Feuer in der Disco, Feuer im Taco Bell, Feuer in der Disco, Feuer an den Toren der Hölle. Sonntagabend, 18, nee, verdammt, die Weltraumaffen sind da. Ja. Hallo. Ja, Dienstagabend, 19 Uhr, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt nicht. Tja. Irgendwas ist ganz komisch verschoben, ich habe ein bisschen Angst. Tja, also hallo Mars, hallo OPEX, hallo Mammon. Mal gucken, vielleicht kriegen wir gleich auch noch einen zusätzlichen Gast. Und ich begrüße euch alle. Heute gibt es direkt zwei Tage, die ich euch präsentieren will. Und die passen auch irgendwie zusammen. Vielleicht findet ihr den Zusammenhang. Heute ist der Tag der Lebensmittelverschwendung. Ja, also. Aber nein, das heißt nicht, dass ihr heute Lebensmittel verschwenden dürft. Nicht, dass ihr jetzt wild mit der Lebensmittelschlacht beginnt. Nein, ihr sollt Lebensmittel natürlich behutsam aufbewahren und am besten nichts wegschmeißen. Alles essen. Alles essen. Und wenn ihr ein Haustier habt, umso besser. Und dann gibt es ja auch noch Kompost. Aber heute ist auch der Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen. Ach ja, das gibt's auch. Der Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen. Das ist der internationale Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen sogar, in guter Tradition. Die Humorik, das am 2. Mai zu machen. Ja. Worum geht's da? Es wird auf die Abschaffung des Zwangs, es wird die Abschaffung des Zwangs auf Lohnarbeit gefordert und den Gedanken, dass es in einer automatisierten Welt noch Arbeit für alle geben kann. Ja, also so eine Mischung aus Kommunismus und Transhumanismus, also wunderbar, die sind richtig im Zeitgeist. Willkommen an diesem schönen Dienstag. Ja, ja. Der Herr Jawall hätte seine wilde Freude daran, oder wie er heißt. Ja, ja. Wir hatten zwei Tage mehr Unsinn zu sammeln für euch. Mal gucken, ob sich das auswirkt. Ich weiß nicht, wie viel, aber schauen wir mal. Fangen wir doch mal an mit einem lustigen Spielchen. Bingo, ja, diesmal, ich muss mal wieder ein Bingo vorbereiten. Vielleicht denke ich da nächste Woche dran. Erinnert mich mal irgendwer an. Ja, aber ganz steigen wir direkt mal ein mit den Finanzmärkten. Da ist es ja am Brodeln. Hat ja öfter schon darauf hingewiesen, dass da mehrere regionale Banken am Kippen sind. Die letzte ist die First Republic Bank gewesen, die jetzt gefallen ist und von JP Morgan aufgekauft wurde unter sehr seltsamen Rahmenbedingungen. Ähnlich wie die Credit Suisse aufgekauft wurde von der UBS unter auch sehr seltsamen Rahmenbedingungen. Alles im Endeffekt nur, um Dominoeffekte im Bankensystem zu verhindern. Und ja, da können wir ein Bingo spielen. Welche Bank wird als nächstes in Receivership gehen? Ja, und wir sehen hier viele, viele internationale Banken, die stark im Investmentbanking-Geschäft auch involviert sind oder halt auch einfach von der Kapitalisierung her sehr große Player sind. Und die Deutsche Bank ist dabei als einzige deutsche Vertretung. Aber ja, Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, Barclays, die werden wahrscheinlich im Endeffekt alle aufkaufen, genauso wie JP Morgan. Schauen wir mal, was da passiert. Das Bankensystem ist auf jeden Fall am Brodeln und das hat Auswirkungen auf den Geschäftssektor. Die haben Probleme, Kredite zu bekommen, weil die Kredite teurer geworden sind, was die Geschäftsmodelle von diesen Unternehmen teilweise gefährdet. Stichwort Zombie-Firmen. Und das ist wieder eine Gefährdung für die Banken. Und das ist ein Systemrisiko, was einfach schon die ganze Zeit schlummert und jetzt irgendwann sich in irgendeine Richtung Bahn verschaffen muss. Und da wird einfach mal interessant sein zu sehen, was da passiert. Die Deutsche Bank galt ja schon als Wackelkandidat, allerdings konnte die Märkte wieder beruhigen erstmal. Aber mal gucken, wann die nächste Bombe platzt. Aber da geht es hauptsächlich um die internationalen Finanzmärkte. Es hat nicht so viel, was hier in Deutschland an sich vorgeht. Das beeinträchtigt die Deutsche Bank gar nicht so sehr. Und ich sitze hier da und denke mir so, was ist, wenn Disney irgendwie die Banken aufkaufen würde? Und dann gibt es so Disney Morgan Stanley, Disney Citigroup. Naja, das ändert eigentlich nur, dass alle Leute, die an den Schaltern arbeiten, dann People of Color sind und Frauen in den Führungspositionen, oder? Tja, ist ja halt wie bei Cyberpunk, ne? Dann bekriegen sich die Konzerne irgendwann und dann brauchen die Militech oder Arasaka, du musst dich entscheiden. Ja, hier haben wir einen Tweet vom Abel, der wollte eigentlich auch hier sein. Wir haben noch ein bisschen gewartet, allerdings ist er jetzt doch noch nicht erschienen. Ja, ich versuche mir das gerade mal selber zu öffnen. Psychology of Totalitarianism, The Rape of the Mind, Propaganda, The Formation of Men's Attitudes, Propaganda and Persuasions. Das sind die Bücher, die der hier in dem Tweet vorgestellt hat. Und ja, er möchte halt wie immer Bücher vorstellen. Ich muss sagen, leider habe ich keins von diesen Büchern jetzt gelesen, glaube ich. Oder ich muss mir die nochmal angucken. Ich glaube aber nicht. Ja, er sagt, wir sollen uns gegen Propaganda immunisieren. Und da müssen wir erstmal wissen, wie Propaganda funktioniert. Gut, ich meine, wir reden ja hier relativ oft darüber. Ich lese jetzt einfach nochmal die Titel vor. Propaganda and Persuasion von Garth Jowett und Victoria O'Donnell. Propaganda, The Formation of Men's Attitudes von Jacques Ellul. E-L-L-U-L. The Rape of the Mind. Triggerwarning. Von Joost Merloh. Joost mit 2 O und Merloh auch mit 2 E und 2 O. Ja, und The Psychology of Totalitarianism, das Wort bereitet mir Probleme, von Matthias Desmet. Ja, das hier als Empfehlung vom Ebel. Vielleicht will er ja auch noch mal was dazu sagen, aber hauptsächlich geht es darum, das sind die Methodiken der Propaganda. Dagegen könnt ihr euch einfach versuchen zu impfen. Also ich muss dazu sagen, kritisch gesehen ist es ja so, dass das Perfide an so Propagandamethoden ist, dass sie funktionieren, auch wenn man weiß, dass man gerade manipuliert wird. Bei sehr vielen Methoden ist das so. Also man kann es bemerken und sich dagegen wehren, aber bei vielen Methoden ist es so, dass selbst wenn man es bemerkt, dass man trotzdem davon in irgendeiner Art und Weise beeinflusst wird und sich nicht komplett wehren kann. Aber es trotzdem ist ja es auch gut, sich damit ist ja auch die Frage, inwieweit diese Bücher Propaganda sind. Ja, der Abel propagierende Propagandabücher, okay. Vielleicht ist es ja nur eine ganz subtile Form von Propaganda, die sagt, ich zeige euch, was Propaganda ist und euch aber hintenrum beeinflusst. Ist irgendwas frei von Propaganda? Die Zuhörer wissen ja nicht, der Abel ist ja in der Anti-Propaganda-Lobby. Ja, Big Anti-Propaganda, so, da ist er drin. Ja. Also fortgeschrittene Literatur für Leute, die schon ihren Bernays und andere gelesen haben. Oh, mein lieber Bernays. Ich empfehle dann nochmal, wer Einsteigerbücher für Propaganda und wie Propagandatechniken funktionieren, der Klassiker Propaganda von Edward Bernays. Das ist der Erfinder der Propaganda. Der ist direkt aus dem Militär, von psychologischen Kriegsführung, ist er in die Privatwirtschaft gewechselt und hat quasi das Marketing sehr stark geprägt. Propaganda. Ne? Und dann noch ein Buch von Robert Cialdini. Es gibt zwei Bücher, einmal Persuasion, also Überzeugung, und Persuasion, wie sie bereits vor der Verhandlung gewinnen, heißt das auf Deutsch. Ja. Oh, ÖR. Da gab es auch, wie man kein Argument verliert oder so, ne? Ah, der Lege, was sagt der Sebastian? Ich glaube, die Folge habe ich sogar gesehen. Der sagt ziemlich einen Unsinn, wenn ich das richtig einschätze. Ich weiß nicht, wer das eingeschickt hat. Aber ich habe das auch gesehen. Wieso hat da so ein Skit gemacht über Restaurants? Und es ging hier halt, man hat halt hier die Zutaten von Flammkuchen zusammengerechnet, kam irgendwie auf 2 Euro und der Flammkuchen kostet aber 10. Was wieso dazu veranlasst hat, zu sagen, ja, das ist eine Gewinnspanne von 500%. Ja, was natürlich noch, Blödsinn ist. Da kann man auch Einzelzutaten für Flammkuchen kaufen. Ne? Ich meine, was richtig ist, der Punkt war eigentlich, also den der Sebastian Lege gemacht hat, der hatte gesagt, es sind ganz einfache Zutaten und generell ist der Preis nicht gerechtfertigt dafür. Aber was die Redaktion daraus gemacht hat, ist genau, was du gesagt hast. Die haben quasi untereinander geschrieben, irgendwie Preis 10 Euro und oben irgendwie 3 Cent für Mehl und sowas und Miete und die ganzen anderen Betriebskosten überhaupt nicht aus dem Miete, Energie, Personalkosten. Den Koch. Generell. den Ja. Servierer, denjenigen, der den Laden putzt, überhaupt irgendwelche Zinsen auf die Kredite, die du aufgenommen hast für deinen Flammkuchenladen etc. pp. Ja, das ist wirklich unter aller Sau. Mein, GEMA-Gebühren. mit Flammkuchen lässt sich in der Gastronomie leicht Geld machen, weil es einfach zu machen ist, wenig Zutaten ist und man es für einen hohen Preis verkaufen kann. Ja, aber nicht für so eine Gewinnspanne, wie die da vorgeben. Das ist Blödsinn. Was braucht man für so einen Tatort? Eine Kamera, ein paar Arschgeigen, die da rumstehen und einen Kommissar. Kostet ungefähr Und 3,50 und dann Moment wollen die mal, da 80 Bilder Millionen hochstellen. Beitragszahler braucht man auch, ja? Sonst geht das nicht. Ja. Da habe ich ein was. Da hatte ich gerade ein ganz komisches Gefühl. Mir ist ein Schauer über den Rücken gelaufen. Ja, aber der Lege. Ja, also wie gesagt, ZDF, das Format ist an sich ganz lustig, aber der redaktionelle Teil von dem Format ist, wie so oft, sehr seltsam. Sehr seltsam. Der Und gerne weiter. Kapitalismus, der Die Flammkuchenhersteller. gönnen einfach den Leuten den Gewinn nicht. Das sind Sozialisten. Oh Gott, das Ding habe ich auch gelesen. Oh mein Gott. Nee, ich wollte mir das eigentlich angucken, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe das ohne Ton mal laufen lassen und da war ja dieser Vogt auch dabei, dieser Biologe. Das ist offensichtlich ziemlich das Übliche, was sonst in der Feministenkram gelaufen ist. Läuft dann jetzt neuerdings halt unter Terra Explore. Ja, also es geht hier um einen jungen Mann, der Körperdysphorie hat. Das sind Menschen, die glauben, Teile ihres Körpers gehörten eigentlich nicht zu ihrem Körper. Also eine gewisse Verwandtschaft mit Genderdysphorie ist zu sehen. Nur war es nach meinem Wissen bisher immer so, dass wir den Leuten gesagt haben, ja, auch wenn du glaubst, dein Bein oder dein Arm gehört nicht zu dir, werden wir dir den trotzdem nicht amputieren. Aber in diesem Fall hat sich wohl jemand ein Bein amputieren lassen, damit er besser zu seiner eigenen Wahrnehmung passt. Ich meine, da sind so viele Beteiligte. Ich meine, mit dem Finger jetzt nur auf den Patienten zu zeigen, reicht da nicht aus. Der ist ja so gesehen das Opfer hier. Ja, das ist ein Arzt, also das ist ein Arzt, der den hippokratischen Eid geschworen hat, sowas macht, also. Ja, müssen die ja, glaube ich, nicht mehr. Da sind sehr viele Leute dran beteiligt gewesen. Aber man weiß es halt auch nicht. Ja, Psychologie und diese psychologischen Krankheiten, ja. Ja, Ja, ich, wie gesagt, ich sehe den Herrn da wirklich in dieser Situation als Opfer. das kann die Und Krankheit ist doch machen, der aber krank ich ist, hoffe oder? trotzdem, dass er vor seiner Entscheidung erstmal eine Zeit lang mit Leuten verbracht hat, die ihre Beine verloren haben. Vielleicht nicht nur irgendwelchen Leuten, die vielleicht zu den Paralympics fahren, ne, und Rennrollstühle haben oder so, sondern wirklich Leute, die halt harte Schicksalsschläge erlitten haben, weil die Gliedmaßen verloren haben. Hoffentlich hat er Und mal ein bisschen Zeit mit denen vorher gebracht und Fichtuerei oder ja. so. Verbracht. Es fehlt die Akzeptanz. Du musst doch seinen Körper akzeptieren können, wie er ist. Ja, Akzeptanz ist das oh, Thema. Mammon, ganz Ein dünnes Eis in Grauen. der heutigen Zeit. Man Genau, kann es ja kein auch dein Bodyshaming, Geschlecht meinst du? Wenn du nicht mal akzeptieren. dich selbst akzeptieren kannst, wie willst du denn deine Umwelt akzeptieren? Das ist ja Das ist irgendwie die Schanze Self-Shaming. über alle, oder was? Kernfrage sogar, würde ich Bitte? sagen. Ja, möglicherweise. Aber der Witz ist doch. Der verursacht jetzt Kosten für die Allgemeinheit, ne? Der kann, braucht Hilfe, der braucht Ja, Gehhilfen, der richtig braucht machen rein. Transport, der braucht Ja. alles Mögliche. Und das zahlen jetzt wir. Warum? Ich will da gar nicht kalt oder böse erscheinen, aber wer sich ein funktionierendes Bein absägt und dann sagt, hier, ich brauche aber dann von euch irgendwie Ja, einen und du hast einen Fahrdienst Sehen oder als so, Unfall da oder würde ich so, ne? sagen, nee, sorry. Ja, und ich meine, wie gesagt, da sind so viele Leute dran beteiligt gewesen. Und da ist so eine lange Kette von falschen Sachen passiert, dass da jetzt Na gut, aber im er ist doch der. öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein nicht mal auf den ersten Blick besonders kritisch auf den ersten Blick wirkender Beitrag. Ich habe den Beitrag jetzt nicht gesehen, aber auf den ersten Blick ist er nicht, oh Gott, Tragödie, Schicksalsschlag, der Arme, sondern Nö, so, da oh ja, steht ja, er will der endlich sein Primo hat sich sein Körperbild. gesundes Bein amputieren lassen. Ein ganz normaler Tag. Er hat eine Body Integrity Dysphoria und will so endlich sein Körperbild mit seinem Körpergefühl übereinbringen. Ne? Und was gibt's zum Mittagessen? Damit ist er nicht allein. Weltweit sind Tausende betroffen. So, und ja, läuft was Gutes im Kino? Tausende, Tausende, also praktisch Ja, also die Vermutung steht weltweit. ja da zum Raum sozusagen, dass er sich damit in der Opferhierarchie nach oben arbeiten möchte. Ne? Ja, aber er sieht sich ja schon vor der Amputation als Opfer, nämlich als Opfer seiner Dysphorie und dieses schrecklichen Drucks und so. Also ich finde das irrsinnig, dass dem jemand da entgegengekommen ist. Die Leute sollte man alle mal irgendwie vor Gericht stellen. Ja, ich meine, Selbstverstümmelung war früher eigentlich nicht wirklich ein Anzeichen von einer gesunden Geisteshaltung, sage ich einfach mal. Nee, und dass wir dabei helfen, als Gesellschaft, als Ärzte. Mann, so eine Frage, ich habe das nicht verfolgt, ist so Ritzen und sowas, ist das jetzt auch Teil von Body Positivity? Oder hat das wenigstens noch ein Stigma? Also ich kenne nur den alten Spruch von wegen, wenn die Lady irgendwie solche Spuren hat, dann renn so schnell du kannst und guck dich nicht mehr um. Ja. Ja, genau. Regeneration im Chat sagt es. Legalisiert Kannibalismus, mal gucken. Stimmt, das aber Bein hätte man doch dem Mewes. Ne? Das Bein hätte man dem Mewes doch schenken können. Ja, wer weiß, was der Arzt dafür eine Verwendung hatte, ne? Hat seinem einbeinigen Opa angenäht. Ja, Wingo, so funktioniert das, glaube ich, mit der Organspende nicht. ich bin mir nicht sicher, ob man. Vielleicht sind wir technisch in der Lage, medizinisch einem gesunden, einem Menschen ein Bein anzunähen, dass es dann funktioniert, das bin ich mir nicht sicher. Mm-mm. Aber, okay, wie gesagt, ich kenne den Kontext. Aber vielleicht, wenn das hier tatsächlich passiert sein sollte, wenn man bei genug Leuten, wenn man genug Leuten was amputiert, könnte man vielleicht so einen neuen Menschen rausbauen und den dann mit Hilfe von einem Blitz irgendwie mit Leben füllen, dass der dann losläuft. Frankenbein quasi. Das Frankenbein. Oh! Machen wir einen Independent-Film, oder? Frankenbein. Gucken, ob der mitspielen will. Fragen wir mal. Ja, Kondensmilch, da fühle ich mich direkt wieder jung. Nach Dritzen ist so 2009, ja. Twitter removes policy against deadnaming transgender people. Ja, das müssen sie wohl dann bald wieder in Deutschland ändern, oder? War nicht von mir. Gab es da noch was? Ja. Naja, das Selbstbestimmungsgesetz, ja. Gerade schon im Nebensatz erwähnt. Oder sorry, Barmann, wolltest du noch was sagen? Zu dem Vorschlag? Sprich zu uns. Okay, ich spreche zu euch. Ja, das neue Selbstbestimmungsgesetz. Im Kriegsfall dürfen Männer ihr Geschlecht nicht ändern. Von der neuen Züricher. Gut, ich hatte eine andere Quelle eingereicht. Ich weiß nicht. Ich finde das so witzig, das Kontaktgerät mit der ganzen Scheiß, ne? Wenn sie sich da überlegt haben. Ne? Das ist zwar irgendwie einerseits traurig für den ganzen Vorgang und für das Gesetz und die Gerechtigkeit, aber es ist auch ein Witz, weil es eben, wie gesagt, das ist das ganze Quatsch einfach nur auf den Kopf stellt, ne? Nee, Männer dürfen. Wann ist ein Mann? Im Krieg. Und dann bleibt er auch ein Mann. So habe ich das gesehen. Ja, gut, da haben sich natürlich sehr viele dran aufgehalten, dass sollte die Wehrpflicht, die ja nur ausgesetzt und wieder eingeführt werden, dass sich doch generell nichts viel dran ändert. Aber ja, hier habe ich mal einen Artikel angereicht von quer.de. Was ist denn, wenn jetzt eine Frau sich zum Mann erklärt, dann zum Bundeswehr geht und dann aber zurückwandeln möchte? Ist sie dann auch gezwungen, zum Bund zu gehen oder was? Ist sie dann auch gezwungen, in den Krieg zu gehen? Also dann nicht zurück kann oder was als Mann? Ja, es geht ja hier vor allem darum, dass du halt nicht im aktuellen Fall, sobald ein Krieg anfängt, sagen kannst, ich bin eine Frau. Ja, aber ob du vorher eine Frau warst und dann nicht zum Mann gemacht hast, spielt ja da scheinbar nicht so die entscheidende Rolle. Also könnte das im Prinzip auch noch dann mal passieren, weil es wahrscheinlich kein Regelfall war. Ich frage mich sowieso, wo die Illusion hernehmen, dass irgendwer für sie in den Krieg zieht, ganz ehrlich. Also mich könnten sie einbuchten dann halt, aber viel mehr könnten sie mit mir nicht machen. Ich würde ganz sicherlich nicht für diesen Staat in den Krieg ziehen. Also einfach, wofür denn? Ja, wie auch wofür? Was ist denn die Gegenleistung, die der Staat mir bringt? Das ist halt das Blöde, wenn du dein Volk irgendwie ja, für überflüssig hältst und für nebensächlich und dich lieber darum kümmerst, die Freunde in Amerika zu beglücken. Nur dazu da, die Sachen für dich durchzusetzen, ne? Und LGBTQ, PPPP machen und all den ganzen Kram. Wer soll denn für sowas noch kämpfen? Glaubst du, die Antifa geht dann für dich irgendwie an die Ostgrenze, Buschmann? Aber das mit dem Wehrdienst ist ja nur eine Sache. Die andere kommt ja dann noch. Die haben ja dann irgendwie auch gesagt, dass das Problem, das vermeintliche Problem, das sie ja nicht, eigentlich nicht für existent halten, dass da möglicherweise sich Exhibitionisten in irgendwelchen Frauenumkleide-Dings verirren. Das wollen sie dann damit begegnen, dass sie irgendwelchen Leuten das Hausrecht irgendwie übertragen, dass das Hausrecht das regeln soll, dass dann. Da kommt dann der Hausmeister und sagt, hör mal, du bist hier, ich glaube, du bist hier so einer, der irgendwie andere Leute belästigt. Geh mal lieber da raus, ja. Ja, also es wird hier so formuliert, es ist etwa im Rahmen des Hausrechts weiterhin möglich, aus sachlichem Grund, etwa um den Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit Rechnung zu tragen. Das ist ja ein sachlicher Grund, die Intimsphäre. Das ist ja, sehr es gibt sachlich. Da verschiedene Gründe. Es gibt ja auch Schutz von Eigentum oder andere Sachen. Ja, es gibt vor allem hier ein offenes Angebot, was da musst du erstmal jeden reinlassen. Ne? Ja, aber. Und wir machen auch solche Sachen eben nicht am Äußerlichen fest, sondern an dem normalerweise, was die Leute so in den Papiere stehen haben. Das heißt, wenn er in Papiere stehen hat, der ist eine Frau, dann geht er auch in eine Frauenumkleide. Also da machen die sich, da mischen die sich, da streuen die sich Sand in den Augen. Aber es ist ja so, genauso wie der das Hausrecht ausübt, in diesen öffentlichen Veranstaltungsorten darauf zu achten hat, dass diese Separation geachtet wird. Ne? Ja. Männer umkleiden, Frauen umkleiden. Ne, wenn dann ein Mann in die Frauenumkleide reingeht oder eine Frau in die Männerumkleide, dann hat der auch darauf zu achten, dass das nicht passiert und die Leute zurückzuholen und so weiter. Und in diesem Rahmen kann der so, das ist so. Also es ist ähnlich wie beim allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Da könnte man ja auch sagen, du lässt mich hier nur nicht rein, weil ich keine Ahnung, Kartoffeldeutsch bin. Nur genau, was irgendwie rassistische Vorurteile gegen mich. Fall, oder was weiß ich. Ja, das haben wir jetzt auch ausgedacht. Da gilt ja das Gleiche. Ja, sachliche Gründe, da geht das. Ja, also es wird hier in dem Artikel gesagt, in dem Streit zwischen Justiz und Familienministerium um das Hausrecht von Frauensauen, weil nur darum geht's, hat sich FDP-Minister Buschmann durchgesetzt, auch wenn die Ausformulierung im Vergleich zu früheren Äußerungen abgemildert wurde. Die Rechtslage nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz bleibt unverändert. Heißt es im Gesetz. So, und das Dritte ist dann was war das denn nochmal? Sag erstmal, was du sagen willst. Tja, im Rahmen des Hausrechts ist es weiterhin möglich, im Einzelfall zu differenzieren. Also das ist eine Stärkung des Hausrechts, aber da diese Formulierung so schwammig ist, ist es halt auch wieder so, wir haben ja eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ne? Da arbeiten ja viele, viele gut bezahlte Leute und die sehen das ganz anders. Die sagen, Geschlechtsteile sind kein Ausschlussgrund. So, und die sagen nämlich, wenn es parallel geschaltet werden soll, wie es beim Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist, laut deren Interpretation ist es laut Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz jetzt schon so, dass man Trans-Leute in die jeweiligen Umkleidekabinen lassen muss. Und es bedürfte dafür gar kein zusätzliches Gesetz. Also das ist natürlich weiterhin hoch umstritten. Das ist ja generell auch so eine Sache an dieser ganzen Sache. Es schwingt überall mit. Ja, wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gebracht, aber das reicht uns nicht. Wir müssen noch so viele andere Sachen machen und alles, was nicht gemacht wurde, liegt ja nur daran, dass irgendwelche Vorurteile herrschen. Ne? Und auch das mit dem Hausrecht, das liegt ja nur an den Vorurteilen und das ist sowieso nicht gültig. Und wie kann das bitte sein, dass man aus Angst vor missbräuchlichen oder unüberlegten Änderungen des Geschlechtseintrags zieht sich durch, die Angst vor missbräuchlichen und unüberlegten Änderungen des Geschlechtseintrags zieht sich durch den gesamten Entwurf. Ja, so wird das hier ausformuliert. Also das ganze Gesetz ist so geschrieben, ich meine, das Gesetz wird gemacht. Ja, wenn es nicht Absicht wäre, das so zu machen, dann ich finde diese Formulierung einfach so lustig, ne? Als ob das etwas Unaufhaltsames ist, was irgendwie irgendwelche Altvorderen versuchen, noch irgendwie zurückzuhalten. Okay, kann man ja so sehen. Aber die meinen, es gibt halt so bestimmte Sachen, ne? Es tritt eine Änderung erst nach 3 Monaten in Kraft und sie bleibt für mindestens ein ganzes Jahr unumkehrbar. Oh Gott. Ne? Also das sind dann 15 Monate und das geht ja gar nicht. Was ist denn mit den genderfluiden Leuten? Die werden doch... Genau, genau so sieht's aus. Und die ganzen anderen, die sind ja, also wie gesagt, es kann nur weiter in diese Richtung gehen. Und weiter geht's. AntragstellerInnen müssen zudem eine zusätzliche Versicherung abgeben. Im SBGG heißt es dazu, neben den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen können geschäftsfähige Erwachsene den Geschlechtseintrag und die Vornamen ändern, indem sie eine entsprechende Erklärung vor dem Standesamt abgeben und zusätzlich versichern, dass der gewählte Geschlechtseintrag ihrer Geschlechtsidentität am besten entspricht und ihnen die Tragweite der durch die Erklärung bewirkten Folgen bewusst ist. Das ist ja, also das jemandem abzuverlangen, das ist schon ein starkes Stück. Ja, also das ist ja noch fast schlimmer, als ein psychologisches Gutachten sich holen zu lassen, bevor man sich umoperieren lässt. Also das ist ja unhaltbar. Was sind das für Zustände? Ja, also. Ja, also irgendwie, ja, nicht so richtig. Also, ich glaube nicht, dass Sie ganz fertig sind, damit das zu diskutieren. Aber ja, ich wollte noch den Punkt ansprechen mit der Frauenförderung. Die wird dann jetzt genauso willkürlich auf irgendwie ja, Sicht oder was umgestellt. Da heißt es ja auch, so nach dem Motto, erstmal bleibt alles beim Alten und das entscheiden dann die, ob da jemand was kriegt oder nicht, das entscheiden dann die Leute, die das Geld vergeben. Und warum kriegt die Stelle, die das Geld vergibt, nicht auch vielleicht eine Chance, trans zu sein oder so? Also, das ist irgendwie auch so widersinnig alles. Und auf jeden Fall scheinen sie da die Männer, diese biologischen Männer, die wollen sie einfach scheinbar raushalten. Ja, was ja im Prinzip so gesehen auch den meisten wohl recht ist. Aber einerseits öffnen sie das Gesetz, aber wenn sich herausstellt, dass einer irgendwie ja vielleicht ein bisschen leicht creepy ist oder sowas, dann wollen sie den auch wegekeln oder wegmachen können sozusagen. Genau, dann gehen wir doch mal direkt auf die Quotenregelung ein. So eine Regierungsmentalität, jetzt finde ich also unterirdisch. Alles untertan für diese Leute oder was. Also. Gehen wir doch mal direkt auf die Quotenregelung ein. Ein Paragraph im Gesetzesentwurf geht darauf ein, wie sich das auf Quotenregelungen in Gremien und Organen auswirkt. Also ne, die Frauenquote überall. Grundsätzlich gilt, dass das im Personenstandsregister eingetragene Geschlecht zum Zeitpunkt der Besetzung maßgeblich ist. Erfolgt eine Änderung des Geschlechtseintrags nach der Besetzung, so ist die Unterschreitung der Mindestanzahl oder Mindestquote erst bei der nächsten Bestellung zu berücksichtigen. Also, ja, ihr könnt 3 Monate und einen Tag, bevor die Bestellung ist, könnt ihr euer Geschlecht wechseln. Dann seid ihr, was weiß ich, für einen Turnus von, ich sag mal, 2-3 Jahren da oder 4 Jahren, sagen wir mal. Dann könnt ihr nach einem Jahr wieder zurückwechseln und kurz vor Ablauf der Legislaturperiode könnt ihr das Gender wieder zurückwechseln und voll von den Quoten profitieren. Bei allen Ämtern, die länger als 15 Monate besetzt werden, ist das der Fall. Also, ne? Ich meine, das ist okay. Natürlich eine Bremse, die da eingebaut wurde, die unglaublich ist. Also bei allen Ämtern, die kürzer als 15 Monate besetzt werden, ist es nicht möglich, sich da Vorteile von zu verschaffen, effektiv. Ist ja unglaublich. Also das ist tiefstes Mittelalter. Aber ich meine, angesichts der geringen Frauenquoten in verschiedenen Stellen ist das doch ein verlockendes Ding eigentlich. Ne? Man setzt sich dahin, dass ich bin eine Lady. Und dann ja, ist auch erstmal die Frage. Ich konstruiere jetzt mal so einen ganz, ganz doofen Fall. Herr Schmidt, Sie sind ja sehr qualifiziert und der Posten als Abteilungsleiter ist schon sehr lange unbesetzt. Allerdings müssen wir es mit einer Frau besetzen. Wie sieht's denn aus? Haben Sie sich mal beim Arzt erkundigt, was Sie so für Möglichkeiten haben? Beziehungsweise Sie müssen ja eigentlich nur zum Standesamt gehen. Wie viel ist Ihnen Ihre Karriere denn wert? So, das war jetzt eine ganz böse Fantasie, die ich ausgesprochen habe, weil sowas kann natürlich nicht passieren. Es gibt immer zuerst die Leistung und die Qualität und die ne, Ausbildung und so vor natürlich. Ja. Bei einer Sache möchte ich noch mal drauf zurückkommen, auch wenn wir jetzt schon beim nächsten gesprungen sind. Da geht es um einmal Minderjährige, unter 14-Jährige, Eltern dürfen entscheiden, ab 14-Jährige können sich vom Gericht quasi durchboxen lassen und wichtig ist, die Bewertung sportlicher Leistungen kann unabhängig von dem aktuellen Geschlechtseintrag geregelt werden. Das geht wieder aus dem Vereinsrecht, Hausrecht und andere Seiten, anderen Sachen hervor. Und dann gab es noch den Crowdpleaser, ne, das allseits beliebte, das sogenannte Offenbarungsverbot. Ach, ja, das hat schon fast einen biblischen Anklang, das Offenbarungsverbot. Ja. Und das ist halt das Missgendern und Deadnaming. Erstmals ordnungswidrig ein. Ein früher Geschlechtseintrag oder Vorname eines Menschen darf ohne Zustimmung dieser Person nicht offenbart oder ausgeforscht. Ich wiederhole nochmal. Oder ausgeforscht werden. Es sei denn, dass besondere das Gründe des öffentlichen Interesses, die es einfordern, oder ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird. Zuwiderhandlungen können bis zu 10.000 bestraft werden. Als Ordnungswidrigkeit bis zu 10.000. Ja. Aber Ausforschen ist nicht erlaubt. Alles klar? Ja? Was ist ein Ausforschen? Naja, ja, das heißt, wenn jemand das auf Twitter gepostet hat und ich folge dem. Und ich gucke dann. Dann halt weiß ich ja, wie der früher hieß. Dann habe ich das ja ausgeforscht. Der Tannhäuser Gate hat oben schon im Chat schon mal geschrieben. Also, wie ist es dann mit dem Filmverleih, der die Rechte an alten Filmen von Ellen Page hält? Muss der dann jedes Mal 10.000 Euro zahlen, wenn jemand irgendwo eine DVD in die Hand nimmt und liest den Namen vor? Und muss der den Namen vorliest, die 10.000 Euro zahlen? Oder? Ich hätte auch gedacht, dass das für staatliche oder sagen wir zumindest für Leute, die veröffentlichen oder sowas, dann gilt und nicht für einfach jeden. Das ist doch irgendwie Quatsch, da wieder so ins Privatleben einzumischen sich. Tja, bei dem, was du gerade gesagt hast, Mars, habe ich eine ganz, ganz böse Vision gehabt, und zwar wie Leute an Türen klopfen, um die CDs einzusammeln und zu verbrennen. Wie viel Grad Fahrenheit braucht man, um eine CD anzuzünden? Vielleicht kann man da ein Sequel irgendwie einstielen. 541, 451. Ich glaube, das könnte so ein öffentliches Interesse mit Ausnahmen sein. Ja, schon wieder so ein kalter Schauer über den Rücken. Ich weiß auch nicht, was los ist. Tja, ist das Geschlecht ein soziales Konstrukt? Wer das behauptet, muss sich fragen, was er unter Forschung versteht. Ja, hier haben wir ein sehr interessantes Interview mit einer Psychologin. Im Westfernsehen ist es natürlich erschienen. Merkt man an den Fragen der interviewenden Person. Und es ist sehr, sehr offenherzig geführt. Und es geht im Endeffekt um eine Psychologin, die einfach die Biologie hochhält und alles andere einfach ablehnt. So, ich sage jetzt einfach mal. Wie viele Geschlechter gibt es? Ich fasse jetzt einfach wieder zusammen. Die Antwort ist alles andere als einfach. Man sollte die Zahl der Geschlechter jedoch bei 2 belassen. Das entspricht dem genetisch angelegten Bauplan aller vielzelligen Organismen. Selbstverständlich gibt es wie überall in der Natur bei der Realisierung dieses Bauplans Abweichungen. Die können sogar dysfunktional sein, da sie nicht zur Fortpflanzung führen. Dieser Umstand birgt ein Diskriminierungspotenzial, das nicht aus der Welt zu schaffen ist. Schon gar nicht durch ein gut gemeintes oder auch militant verordnetes Narrativ von einer Vielzahl der Geschlechter. Frage: Nonbinäre und Transmenschen dürfen diese Sicht tatsächlich als ausgrenzend empfinden? Antwort: Es ist die moralische Pflicht der Gesellschaft, hier gegenzusteuern. Also gegen diese Diskriminierung. Aber das sollte in einer Haltung geschehen, die sich nicht anmaßt, die Naturordnung neu zu erfinden. Diese Haltung gilt heute als reduktionistisch, Universitäten könnten sie scheuen, erleben sie Einschüchterungsversuche. Reduktionismus ist ein Totschlagargument. Ich warte bis heute, dass mir jemand erklärt, was das eigentlich heißt und warum es falsch ist. Was Anfeindungen belangt, im Zuge meiner Vorlesung und Vortragstätigkeit habe ich sie natürlich oft zu spüren bekommen, ausgeladen wurde ich noch nie. Die Tatsache, dass Universitäten heute vor so etwas nicht mehr zurückschrecken, bestätigt meine immer schon gehegten Zweifel am kulturellen Fortschritt. Aber deshalb vor offenkundiger Ideologie zu kapitulieren und nicht mehr zu sagen, was ich nach hinreichend sorgfältiger Prüfung für wahr halte, kann ja wohl auch nicht die Lösung sein. Ja, und dann, das Interview ist relativ lang, das gebe ich euch jetzt einfach mal als Empfehlung. Ist das Geschlecht ein soziales Konstrukt in der neuen NZZ, dann findet ihr das direkt. Und den Archivlink dann, ja, ein erfrischend gutes Interview. Vor allem eine Sache, die bei der Dame, die in Berlin deplattformt wurde, mich auch immer so gestört hat, dass diese Dame ja, ihr wurde ja auch Biologismus vorgeworfen. Der Name liegt mir auf der Zunge. Mir fällt er nur gerade nicht ein. Springt gerne rein, wenn ihr wollt. Fräulein irgendwas. Ne? Und die Frau Vollbrecht, meinst du? Genau, Vollbrecht. Und sie hat ja immer gesagt so, ja, die Theorie stimmt ja schon, aber das ist Biologie. Und die sagt so einfach so, nee, das, und die geht einfach gar nicht auf diese Ideologie ein, sondern argumentiert sehr nüchtern, was halt sehr sehr gut ist. Ja? Und sie ist einerseits nimmt sie kein Blatt vor den Mund, was diese akademischen Sachen angeht. Aber andererseits ist sie auch nicht hau drauf, stammtisch, rabulistisch unterwegs. Es ist ein sehr, sehr angenehmes Interview. Aber ich möchte es jetzt nicht komplett vorlesen. Es würde zu lange dauern. Mhm. Ah, hier haben wir Low Dangling Fruit. Ja, vielleicht kann man das ein bisschen runterscrollen, dann sieht man das Bild besser. Ich hoffe, YouTube gefällt das Bild auch so gut wie uns. In Dänemark. Ja, in Dänemark gibt es schöne gesellschaftliche Entwicklungen, wie überall sonst auch. Dänemark gilt ja manchmal so als Vorbild, dass die ein bisschen der ganzen Woken-Angelegenheit entgegenwirken. Auch bei Corona galten die halt immer so ein bisschen als Gegenpol zu dem Narrativ, was sonst überall postuliert wurde. Und ja, aber tatsächlich gibt es da auch viele interessante Sachen. Und hier seht ihr eine Statue von einem Mann mit Vollbart, einer griechischen oder römischen Statue nachempfunden, der nackt dort steht, Brüste in einer Frau nachempfunden hat und einen Säugling quasi säugt. Ja. Das wurde aufgestellt vor dem Museum für Gender in Aarhus. Dieses Museum für Gender ist relativ neu. Das war früher das Museum für Frauen. Im Jahr 2021 wurde das umgewidmet. Ja, also seit 2016 hat quasi dieses Museum immer mehr, ich sage jetzt einfach mal, Frauenderivate in ihre Ausstellung mit aufgenommen. Und Frauenderivate ist. Ja, sorry, irgendein Wort muss ich ja benutzen. Was, ja, das Ding ist, ihr macht uns unsichtbar, ihr macht uns unsichtbar. Lass uns genau, mal das es Frauen. Es ist ein Museum für die Errungenschaften der Frauen gewesen. Warte. Frauenderivate, kann ich da einen Leerkauf mitmachen? Kann ich Frauen shorten? Gibt es einen Frauenindex? Kann ich dagegen wetten? Kann ich darauf wetten, dass er fällt? Frauenderivate. Gender-Short-Index. Ja, das ist. Das wäre auch ein gutes Derivat, auch nicht schlecht. Ja, aber das ehemalige Frauenmuseum wurde halt umbenannt in das Gendermuseum und es wurde jetzt diese Statue dort aufgestellt vor ein paar Wochen oder Monat oder irgendwie sowas. Und da gab es halt schon eine große Debatte in Dänemark drüber, ja, weil halt sehr viele Leute gesagt haben, das kann einfach nicht wahr sein. Das ist Pädophilie, ne? Gerade in Dänemark ist das ein besonderes Symbol für Pädophilie. Ja, und ja, wenn ein Säugling bei der Mutter saugt, dann nimmt es wenigstens Nahrung für sich. Hat der Säugling gar nichts davon, aber der Mann hat die Befriedigung, weil Nippel sind eine erogene Zone und so. Und das war halt im Mainstream in Dänemark, in den Talkshows, waren das quasi so Sachen, die teilweise gesagt wurden. Da ging die Debatte hoch her um diese Statue. Die Statue wurde ursprünglich im Jahr 2001 gebaut von einem Künstler. Der Künstler hat mit dem Ganzen überhaupt gar nichts zu tun. Der hat das quasi als Statue gebaut, um den Internationalen Männertag zu feiern. Aha. Ja, so. Aber die haben einfach die Statue genommen, dem Ganzen einen neuen Sinn gegeben. Und das vor das also unbenannte das heißt, Frauenmuseum was heißt, gestellt, was das Gendermuseum ist. Und ja. Ich meine, Price, was heißt schon, bitte neuen Sinn? Ist schon ein bisschen seltsam, das Ganze. Ja? Ist aber jetzt nicht, die Welt geht jetzt nicht unter, aber meine Güte, was ist los mit dem? Ja, aber was heißt denn bitte neuen Sinn gegeben? Okay, der Autor ist tot. Okay, wenn die Statue halt nee, lebt. Ist mit Titten und Bart, okay, dann stellen wir den hin und sagen einfach, das ist trans. Also der Typ, der die Statue gemacht hat, der lebt. Der hat die Statue 2021 gemacht. Price, ich weiß, ja, also, aber der Autor ist tot. Postmodern, okay? Du musst postmodern denken, okay? Außerdem, du meinst, der sollte auf sich aufpassen. Ah, jetzt verstehe ich. Eine Sache, all deine gesamte Ausführung kann man jetzt in die Tonne treten, denn du hast gesagt, erregt, okay? Das ist nicht inklusive Sprache, ja? Du musst entsregt sagen, ja? Weil erregt, da ist ein R drin, okay? Frauen können auch erregt werden, ja? Das sind, die werden sie regt, bitte. Also wirklich. Und lang genug bei den Streams dabei, sowas solltest du wissen, ja? Tja, nicht-binäre Schauspielerin verzichtet auf Emmy-Nominierung. In den Kategorien hat es keinen Platz für mich. Die Arme. Ja, auf dem Bild seht ihr ja, es ist, also ich weiß nicht, man könnte das, ich ziehe mal am Bild so ein bisschen, vielleicht kommt es ja runter. Man sieht eindeutig, nicht eindeutig, welchem Geschlecht sie eher zuzuordnen ist. Liv Hewson aus der Serie Yellow Jackets. Kennt ihr die Serie? Da geht es anscheinend um eine Frauenfußballmannschaft, die mit einem Flugzeug abgestürzt ist und irgendwo um ihr Überleben kämpft. Ja, das ist doch aber, da sind doch 11 Superfrauen dabei, die einfach, die bauen wahrscheinlich gerade ein neues Flugzeug aus Holz und fliegen wieder heim. Staffel zu Ende, Serie zu Ende. Das sind doch die neuen Frauen. Tja. Naja, auf jeden Fall, die Dame ist jetzt seit 11 Jahren, identifiziert sich selber als nicht binär. 27 ist sie jetzt alt, mit 16 hat sie sich dazu entschieden. Sie könne sich nicht als Frau anmelden und es ergebe auch keinen Sinn, wenn sie bei den Männern antrete. In diesen Kategorien gibt es keinen Platz für mich. Ich kann mich nicht bewerben. Also sie kann jetzt halt quasi nicht... Wir die Chance war, für ein Emmy nominiert zu werden. Statt für die Hunde braucht sie eine dritte Kategorie. So. Wir brauchen einfach jetzt einen Preis für jede Neurodiversität, die wir haben. Bester Schauspieler auf dem autistischen Spektrum, bester Schauspieler mit Borderline, bester Schauspieler mit Körperdysphorie, bester Schauspieler... Die Oscars werden dann ein bisschen länger. Nur Geschlecht, nehmt euch mal so zwei Wochen für Mondgender, für Leute, das ist doch zu weit. Okay, Leute, bitte. Okay, sowas brauchen wir doch nicht. Was wir brauchen, ist ganz einfach. Die einfachste Lösung, das Individuum ist die kleinste Minderheit. Das heißt, jede Person bekommt an ihre Steuer-ID gebunden eine Kategorie. Und wenn du mitgemacht hast... Das heißt Name dann. Aber Namen sind doch so, ich finde, besser Zahlen wären noch besser. 625-5321 zum Beispiel. Big Brother is watching you on the 173731, ne? Ja. Kann ich die 666? Großer Bruder sieht dich im Kino. Ja, hier haben wir einen interessanten Artikel. Das ist im Endeffekt ein Essay, der wurde eingereicht zu einem Aufsatzwettbewerb. Mit dem Titel Englisch, Genderdeutsch oder Maschinencode brauchen wir eine neue Rechtssprache. Der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltskammer oder so. Und es geht um Gendersprache und Definition von Sprache und Eindeutigkeit von Sprache. An sich wäre das hinter einer Paywall, aber im Archiv könnt ihr es komplett lesen. Ich werde einfach mal anlesen. Es ist vielleicht nicht jedermanns Stil, aber es ist im Endeffekt die Geschichte aus der Perspektive von einem Paragraphen, von einem Gesetz. So, ein personifiziertes Gesetz. Der Paragraph 211 Absatz 1 Strafgesetzbuch erzählt: Hallo zusammen, mein Name ist Paragraph 211 Absatz 1 Strafgesetzbuch und ich laute: Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Ich bin nicht gegendert. Meine Probleme beginnen mit dem generischen Maskulinum und meiner selektiv maskulinen Formulierung. Manch eine moderne Frau fühlt sich von den gängigen Ausdrücken nicht mehr angesprochen. Blablabla. Frauen seien aus dem geistigen Bild der Betrachter ausradiert. Weibliche Bundeskanzler habe es nicht gegeben und gäbe es nicht. Angenommen, das stimmt, kann ich überhaupt noch zur Verurteilung einer Frau herangezogen werden? Mein eindeutiger Wortlaut erfasst doch nur Mörder und gerade keine Mörderin. Wie ihr wisst, haben meine Strafgesetzbuchkollege und ich einen strengen Oberaufseher in der Etage über uns. Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Er befiehlt uns ein striktes Bestimmtheitsgebot. Als Strafnormen müssen wir daher so abgefasst sein, dass unser Anwendungsbereich für die Normatadressaten erkennbar ist. Analogien sind nicht zulässig. Ja. Der historische Gesetzgeber wollte zweifelsfrei alle Sorten von Menschen erfassen, aber dessen Meinung spielt in unserer Welt ja nur eine untergeordnete Rolle. Wir haben uns emanzipiert und können unsere Bedeutung aus eigener Klugheit bestimmen. Was passiert nun mit mir, wenn mein zeitaktuell eindeutiger Wortlaut mit dem Grundgesetz kollidiert? Wenn ich wegen Artikel 103 nur männliche Mörder erfasste, blieben weibliche Mörder straffrei. Weil das eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung wäre. habe ich mittlerweile Angst vor den Grundgesetznormen, die mich vernichten könnten. Glücklicherweise bin ich seit dem ersten Semester an den Universitäten präsent und habe dort zwei offene Ohren. In den letzten Jahren habe ich einen interessanten Formulierungswandel wahrgenommen. Statt Studentin wird mittlerweile automatisch das geschlechtergerechte Wort Studierende verwendet. Grammatikalisch passt die Partizipkonstruktion in ihrer Generalität natürlich nicht. Das Partizip beschreibt eine Zustandsform. Die Immatrikulierten sind zwar am Hörsaal Studierende. Wenn es nach dem Studieren in die Kneipe geht, besteht allenfalls noch der Status als Student. Da die Partizipkonstruktion aber anscheinend erfolgreich ist, will ich es nun an mir probieren. Fortan möchte ich heißen, der oder die Mordende wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. So, ich mache hier mal einen Punkt und es geht halt so weiter. Ja, es geht halt immer weiter in die Absurdität. Als nächstes wird halt erklärt, dass dann quasi nur während der Mord begangen wird, eine Strafbarkeit tatsächlich faktisch da wäre und so weiter und so fort. Logisch. Ja, und sehr viele weitere Sachen von dieser Gendersprache, wie es auch hier im Text heißt, werden halt da so ein bisschen auseinandergenommen aus juristischer Sicht mit halt einem guten Punkt Humor, der an sich dem Ernst der Lage nicht so ganz angemessen ist, aber er zeigt halt wirklich auf, wie absurd das an sich total ist und dass wir überhaupt über so eine Sache überhaupt reden, gerade wenn es um Gesetze oder irgendwelche Rechtskonstruktionen geht, ist einfach Blödsinn. Weil das alles so eindeutig geregelt und auch das generische Maskulin ist eindeutig geregelt. Ich finde es so toll, dass ChatGPT jetzt auch bei der Frankfurter Allgemeine angekommen ist. Das klingt wirklich wie so ein Prompt. So. Schreib mir einen Text aus der Perspektive des Gesetzes, so personifiziere. Ja, also auch ein sehr langer Text und der hat den Sonderpreis gewonnen. Und wie gesagt, im Archiv könnt ihr den ganzen Text auch lesen. Juhu, Kampagne für mehr Frauen auf Festivalbühnen, noch mehr Frauen. Aber bitte nicht in knappen Kostümen. Nee, auf keinen Fall. Hesseschau, ist das nicht öffentlich-rechtlich? Natürlich ist das öffentlich-rechtlich vom Hessischen Rundfunk. Lass uns mal wissen. Ja. Lange Lineups mit prominenten Namen, aber fast alle sind Männer. Frauen sind die große Ausnahme und das ärgert viele Festival-Fans. Citation. Viele, so eine Handvoll, das ist schon definiert als viele, so fünf Leute. Die Initiative Key Change Pledge will das ändern. Auch hessische Veranstalter sind dabei. Und dann, weswegen ich es mitgebracht habe, ist die Chemnitzer Band Blond, die im vergangenen Jahr beim Open Flair in Eschwege dabei war. Die haben diesen Missstand in knackige Zeilen gepackt. Das Line-up wird länger und länger und länger. Mehr Platz für noch mehr Männer, heißt das da. Und wir sind allein. Wo sind die anderen Frauen? Für so eine Pimmelparty mit bleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Proberaum. Und ich als bleicher Rentner oder fast Rentner, der gerne Musikkonzerte besucht, zeige euch einen dicken, fetten Mittelfinger und sage, leckt mich am Arsch. Man kann sein Publikum beschimpfen, das geht dann aber woanders hin. Ist vielleicht auch ein Grund, warum euch keiner sehen will und ihr nicht so oft gebucht werdet, wie sagen wir mal Metallica oder so. Ja. Dass Frauen nur eine kleine Nebenrolle spielen, lässt sich auch statistisch belegen. Die Frankfurterin Rieke van Kleef hat dem Thema Anfang 2019 ihre Abschlussarbeit gewidmet. Ihre Studie Wer gibt hier den Ton an? Beschäftigt sich mit der Repräsentanz von Geschlechtern auf deutschen Festivalbühnen. Van Kleef hat dafür 5 Pop- und Rockfestivals in Deutschland untersucht, darunter auch den World Club Dome in Frankfurt. Das ist ein Techno-Fest, das ist kein Pop oder Rock, es ist egal. Ja, also immerhin 5 Festivals hat sie sich angeguckt und dann gesagt, das sind aber ganz schön viele Männer, 80%, 84%, 86%. Lange wurde in dieser Branche Veranstaltungen von Männern für Männer gestaltet. Ja, ist halt. War das Teil davon, dass du dir da Tickets kaufen kannst oder dich dabei bewerben kannst, dort aufzutreten? Ist das eine Bedingung? Wie viele Penen habt ihr in der Band? So, wow. Und ich meine, es gibt erfolgreiche Frauen im Music-Business, wo sich die Leute drum schlagen, Tickets dafür zu bekommen. Nenn mir eine. Nena. Nee, oder? Nimm mir noch eine. Aber versuch mal ein Ticket für ein Konzert von Marina Diamandis zu bekommen, wenn sie mal wieder auf Tour geht oder so. Und erzähl mir dann nicht irgendwie, dass das einfach war. Weil also, es gibt Frauen, die Leute sehen wollen, aber es gibt Frauen halt nicht in diesem Festivalformat in der Menge. Ne? Es gibt nicht viele Frauen-Heavy-Metal-Bands, die irgendwie Erfolg haben. Es gibt nicht viele Frauen in die Rockbands, die Erfolg haben. Ich habe letztens mir die Live-Übertragung von Coachella teilweise mal irgendwie so beim Reinzappen angeguckt auf YouTube. Die Frauenbands, die ich da gesehen habe, waren grauenhaft. Die waren einfach grauenhaft. Ja. Also das war wirklich so, ja, wir können ein Instrument halten, wir können irgendwie einen Akkord greifen und wir singen über unsere Probleme irgendwie und wie ungerecht alles ist. Ja. Die Bangles oder die Go-Go's oder so, die haben halt über andere Sachen gesungen und die haben irgendwie gute Musik gemacht, die den Leuten gefallen hat. Ihr könnt niemanden zwingen, irgendwie euch zu mögen, eure Musik zu mögen oder zu sagen, ja, hier haben sie zum Beispiel als Beispiel in dem Artikel noch die Geigerin Sudan Archives. Ja, eine Geigerin. Ja, ich meine, wie viele Festivals gibt es, wo Geiger auftreten? Ich meine, es ist so. Ja, warum wollt ihr denn jemanden dahin haben, der die Leute da vielleicht gar nicht interessiert? Nur, ach so, ihr macht das überall so, auch bei Videospielen und Comics und ihr macht immer irgendwie Filme und so. Ja, dass man überhaupt dabei ist als Frau, sollte ja schon bejubelt werden, wahrscheinlich. Ne? Also sie als Frau in der Band, wo dann nur Jungs sind oder so. Das ist doch schon Siehst hervorhebenswert, du, finde und ich. der Tonu Kelder sagt im Chat, das letzte Ticket für die letzte Tour von Marina bei Fansale bekommen und musste dafür bis nach Dublin. Eben. Also es gibt Frauen, die sind begehrt, was Tickets und den Kram angeht. Nur halt, wenn man halt nur irgendwie seine unangenehme Persönlichkeit hat und drei Akkorde, dann Schau muss mal, die man halt Rechnung, schon. die Rechnung wird ja wie, du weißt ja, wie die Rechnung gemacht wird, okay? Die nehmen sich einen männerdominierten Bereich, Ja. dann sagen sie, da sind nicht genug Frauen drin. Per Definition schaut man sich dann die Bereiche Ja. an, wo nicht genug Frauen sind, dann sagt man, da sind nicht genug Frauen drin. Okay, super, toll. Das ist einfach ein Zirkelschluss, aber halt Ja, wenn auf das für fast alle irgendeinem Grund Bereiche nicht gilt, clever. meckern sie auch an allen Ecken rum. Ja, Ne? mein Lieblingsbeispiel, die Formel 1. Ja. Zeigt Ja. mir halt eine Frau, die die Zeiten gehen kann. Von einem uralten Alonso inzwischen. Eine Frau, die nur so schnell sein kann wie der Vierte beim letzten Rennen. Zeig sie mir. Zeig sie mir und die wird sofort, die kriegt sofort mit Handkuss einen Vertrag beim besten Team. Aber es gibt sie nicht. Genauso gibt es keinen. Es gibt Frauen, die können fantastisch Gitarre spielen, aber es gibt halt nicht so viele Persönlichkeiten, die es so weit hochschaffen, weil ich weiß nicht warum. Es gibt fantastische weibliche Künstler, aber halt nicht so viele. Es gibt schon Erklärungsansätze dafür, aber müssen wir es auch nicht ausweiten. Nee, das ist wie immer. Das ist eine Sache, wo du unheimlich viel Zeit und Arbeit und Energie reinstecken musst. Und Frauen sind nicht so monomanisch wie Männer in solchen Beziehungen. Fertig. Russland. Dürfen wir darüber überhaupt noch sprechen? Durchballernd, aus Tradition, Russland lockert Strafen bei häuslicher Gewalt. Aus Tradition ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig, aber gut. Wenn man nach dem Text hier geht von Beck aktuell, ist es wohl so, dass es nur noch als Ordnungswidrigkeit gilt, einen Familienangehörigen zu schlagen. Und es ist nur eine Straftat, wenn es mehr als einmal im Jahr vorkommt oder wenn irgendwelche Verwundungen sichtbar sind oder Verletzungen bestehen. Ist das jetzt Vernachlässigung oder Eigenverantwortung? Ich meine, strafbar, ja. Ist natürlich auch nicht unbedingt immer nötig, dass es vielleicht strafbar ist, ne? Die Leute sollen doch mal selber klarkommen oder so. Na Der ja, kann man Artikel liegt sagen, nahe, denn ist dass ein hier sind. Abgeordneter gesagt hat oder mehrere Abgeordnete gesagt hätten, ja, Schläge sind Bestandteil russischer Familientradition und Ja, das wollte ich jetzt eine nicht unbedingt körperliche direkt sagen. Züchtigung ist wichtig. Aber es geht hier ja auch nicht nur, offensichtlich nicht nur um häusliche Gewalt im Sinne von Mann gegen Frau, Frau gegen Mann, sondern auch um Kinder. Und ja, ich finde es schon ganz gut, dass Gewalt gegen Kinder irgendwie auch bestraft werden kann, weil Ja, klar. Ja gut, ich meine, da kann ich jetzt auf den ersten Blick nur sagen, ja, es ist nicht gut. Warum macht man sowas überhaupt? Vielleicht sind die Behörden einfach so total überlastet, dass die sich nicht anders zu helfen wissen und sich einfach nur noch auf die wirklich ernsten Fälle konzentrieren wollen. Oder es sind einfach Arschlöcher und die sind einfach scheiße drauf. Aber das ist halt ein Strohmann, deswegen kann ich da nicht immer hundertprozentig von ausgehen. Ne? Oh ja, hier haben wir was Lustiges. Also ich finde es eben einfach fragwürdig, um das nochmal zu sagen, dass ob man jetzt wirklich, wenn dem Vater mal die Hand ausstopft, dann gleich irgendwie einen Straftatbestand draus machen muss und irgendwie die Staatsgewalt da reinschicken muss oder so. Erstmal sollte der Versuch gemacht werden, dass es selber klarkommt, finde ich. Also so schlecht finde ich es nicht. Das kann natürlich auch ein bisschen schlimmer sein, als ich das hier so darstellt. Was habe ich da denn für ein tolles Video? Hier sehen wir die tapfersten Politiker Kanadas. Kanadas politicians have decided to fight against gender violence by wearing pink high heels. Ja, also um... Ihr macht gefälligst alle mit. Geschlechteraggression zu kämpfen, tragen die jetzt alle High Heels, die pink sind, wie man sieht. Die Männer auch, die freuen sich alle. Welche Frau trägt denn pinke High Heels? Vor allem welche Frau, die ernst genommen werden möchte. Ja, und die Sache ist doch auch, die Entscheidung High Heels zu tragen, trifft die Frau. Die trifft nicht der Mann. Das ist keine sexuelle Unterdrückung, patriarchaler Scheißdreck, sondern Frauen wollen diese Schuhe, sie kaufen sie, sie ziehen sich an und sie gehen damit aus. Und das ist dann Unterdrückung des Patriarchat oder was, weil wir die konditioniert haben, diese Schuhe zu mögen oder was. Beziehungsweise halt, stopp, Moment, an der Stelle, es muss nicht zwangsläufig der einzige Grund dafür sein, was du da gerade gesagt hast. Zusätzlich ist es so, dass man halt sich entscheidet für Stöckelschuhe by Proxy. Das heißt, du gehst in einen Beruf rein, wo von dir erwartet wird, dass du diese Schuhe trägst als Teil von deiner Arbeitsuniform. So. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt genau so deswegen. Noch weniger sinnvoll. In diese Jobs, aber es, ich meine, die Stöckelschuhe sind halt unangenehm, okay, das weiß man halt einfach, aber dass die diese Aktion da machen, ich meine, wen bringt das was? Warum? Wieso? Ja, ja. Alle auf Linie. Das hat das gebracht, dass wir nochmal gesehen haben, dass alle das auch wollen. Ja, hier haben wir eine interessante Studie aus Großbritannien. Das ist ein Forschungsfeld, was immer in gewissen Zeitabständen neue Forschungsergebnisse herausbringt. Und hier geht es im Endeffekt um Paare, die zusammenleben, bevor sie verheiratet sind. So. Diese Studienreihe ist erst seit einiger Zeit verwertbar, weil einfach der Trend gesamtgesellschaftlich in westlichen Ländern halt vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders war und viele Leute erst zusammengezogen sind, wenn sie sich geheiratet haben. Also ich rede jetzt von 30 Jahren so plus. Aber jetzt gibt es seit ein paar Jahren diese Studien und man hat jetzt lang genug die Sachen ausgewertet, dass man ein paar Rückschlüsse ziehen kann. Und zwar, es ist im Endeffekt so, wenn Paare zusammenziehen, kann das negative Auswirkungen auf die Ehe später haben, wenn sie vor der Ehe zusammenziehen. So, rein statistisch gesehen hat man eine 10% höhere Wahrscheinlichkeit, dass man geschieden wird, was sehr signifikant ist statistisch gesehen. Also von 23% Koeffizient, dass die Ehe auseinandergeht, zu 34, wenn man vor der Ehe zusammengewohnt hat. So, da gibt es natürlich ein paar statistische Ausreißer und es geht nicht nur darum, hat man zusammengewohnt oder hat man nicht zusammengewohnt, sondern in was für einer Situation ist man zusammengekommen und aus welchen Gründen ist man zusammengekommen, beziehungsweise zusammengezogen. Und einerseits geht es darum, wenn Leute sehr lange geplant haben, dass sie zusammenziehen und nach einem sehr langen Vorlauf zusammengezogen sind, dann hat das statistisch gesehen weniger Einfluss auf die Ehe später. Aber wenn es einfach nur so passiert, dann hat das negative Auswirkungen. So, und wenn die Leute gesagt haben, gut, es hat finanziellen Sinn ergeben, dass wir zusammengezogen sind, wir müssen unsere Beziehung ja erstmal testen, und zu gucken, ob es auch funktioniert, wenn wir zusammen wohnen. Und es ist ein bisschen ungemütlich, ist zeitlich aufwendig, wenn man getrennte Wohnungen hat, man muss alles doppelt haben. Es ist einfach nicht so praktisch. Wenn man Ja, ein von den drei Gründen hatte, dann sieht es schlecht aus mit der Ehe hinterher. Ja, dann hat man nochmal einen Malus, der sogar die 10% gesteigerte Wahrscheinlichkeit bis auf 15% hoch macht. Und ja, der einzige Grund, der statistisch gesehen dann einen positiven Ausschlag gegeben hat, ist, wenn man gesagt hat, wir wollten einfach mehr Zeit miteinander verbringen. Ne? Also, wenn ihr einen Partner habt und ihr wollt mit dem zusammenziehen, überlegt euch ganz genau, warum wollt ihr das? Wenn ihr einfach nur mehr Zeit miteinander verbringen wollt, habt ihr vielleicht den Partner fürs Leben gefunden. An der Stelle auch ein Tipp von mir: Man kann einfach einen Test machen. Man spricht mit einem Partner und klärt folgende vier Bereiche ab: Geld, Kinder, Politik und Religion. So, und wenn man da Dann kannst auf du direkt wieder einer ausziehen. vergleichbaren Ebene ist, bei diesen vier Fragen, so wo man halt weiß, okay, das ist halt adäquat, die Antwort nehme ich hin, dann ist das eine gute Basis für weitere Beziehungen und mögliches Zusammenziehen. Yes. Also Geld, Kinder, Politik und Religion. Ja, Genau, fast das auf und Sex, also oder? Musikgeschmack, Filmgeschmack, Nein, nein, das ist egal. Bücher. Nein. Der kulturelle Einzelgeschmack spielt tatsächlich nicht so eine Rolle, weil ich meine, wenn du einen Partner hast und der interessiert sich was, wofür du dich nicht interessierst, dann würdest du ihm ja nicht übel nehmen, oder? Und wenn du einen Partner hast, der hingeht und sagt, ich höre nur Musik von Frauenbands, dann ist Ich das muss eher eine an Frage auf dieses dem Thema von Politik. Spoken Word von Henry Rollins denken, wo er das Mädel im Auto hat und dann mit ihr fährt und sagt, und was für Musik und so. Und dann sagt sie, oh ja, die neue Nickelback. Und dann raus. Ja. Ja. Der Genauso. signifikanteste Zusammenhang ist aber, glaube ich, zwischen Anzahl der Beziehungen, die Frauen vor der Ehe geführt haben, und Wenn man Musik schon so ernst nimmt, dann ist es eher dann schon eigentlich in Richtung Politik so. auch Geschlecht nachfragen, sagt der Hinkelstein. Das ist ein guter Tipp, Hinkelstein. Danke. Sag mir, was du hörst, und ich sag dir, wer du bist. Ja. Das Geschlecht sollte auch passen. Zumindest, Und ja, sie fragt ihn, so wessen niemals Geschlecht zur er sei, richtigen. ne? Das Runde muss ins Eckige. Sie fragt sie, wessen Geschlecht er sei. Los, Alter, Geschlecht muss passen. Sie ist 19, er ist Jake 20. Billy Bon Bobby Brown und Jackie Bon Jovi, Jovi. Machen Just wir Dot jetzt in auch wieder Nugget. Boulevard oder was? Weltraumhaften Boulevard. Traum auf dem Ja, das hat wohl Boulevard. Apple Wo eingereicht. ist der überhaupt jetzt? Ich habe schon wieder so einen kalten Schauer. Das ist bestimmt vom Abel. Ja, ist das jetzt, ich weiß nicht, worum es da geht. Ist das der Sohn Das weiß von ich John Bon nicht. Jovi oder was? Und Das ist die ein Typ. Tochter von irgendwem anders Berühmten und. Nee, das ist eine Schauspielerin und der Sohn von Jon Bon Jovi oder sowas. Und dann, ah ja, Research, warte mal, das war ganz interessant hier. Research indicates, was? Hier über dem Bild waren so zwei. Research indicates, the younger you are when you marry, the higher the risk of divorce. Okay, dann geht es wohl darum. Aber was Abel uns genau hier mitteilen wollte. Weißt du was? Wie Ich konnte denn Bon Jovi der Beispiel an männlichen Nachwuchs zeugen? schlage vor, wir nehmen einfach die Aufnahmen, die Abel in dem Stream so in der Vergangenheit gemacht hat, kopieren die raus, trainieren eine KI drauf und dann machen wir einen AI-Bill draus. So. Ein AI-Bild, das ist echt Ja, eine ein gute Idee. AI-Bill, ja, der wird dann die Texte lesen, weil wir ihm die Links geben und dann wird er dazu was sagen in Abels Gute Stimme. Idee. Ja, die christliche Intelligenz, die wird uns alle retten. Boah, die rechte Regierung in Italien haut ja hart rein. HIV-Vorbeugung und sowas gibt's. Ich weiß nicht, wer das hier eingereicht hat. Die Antibabypille in Italien soll künftig kostenlos sein. Ebenfalls kostenlos wird ein Medikament zur HIV-Vorbeugung. Ja, PrEP oder was? Keine Ahnung. Aber damit sind die Männer natürlich ganz raus aus der Verantwortung. Das ist ja auch eine Sauerei den Frauen gegenüber. Ja, aber ich meine, gerade erst eine Umfrage gesehen zu haben, wo der Großteil der Männer gesagt hat, es wäre mir lieber, wenn meine Frau irgendwie nicht sich komische Hormone reinzieht jede Woche Ja. oder jeden Monat. Also vielleicht lernen wir ein bisschen daraus, dass halt nicht alles, was irgendwie auf Anhieb irgendwie gut aussieht, dann auch am Ende gut ist, weil ja, sah halt nach einer tollen Befreiung aus, ist aber halt auch eine chemische Keule, die man nicht Das außer stimmt Acht schon. lassen sollte. Ein Medikament zur HIV-Vorbeugung. Ich weiß jetzt, erkenne auch hier den Zusammenhang nicht, aber wie wäre es, wenn man einfach ein bisschen auch aufpasst auf sich selber und irgendwie ja, die nötigen nicht medizinischen Vorbeugungen ergreift Das irgendwie. ist auch so ein, wie heißt denn immer so ein mRNA oder so. Ja, aber hier so ein Eingriff auf der Haut, das ist, oh, Haut ist auch ein Organ, ne? Also das ist auch ein Eingriff. Nee, aber ich meine, diese Antibabypille, ich weiß jetzt nicht, klar, dauerhaft die Pille zu nehmen, ist ein starker Eingriff in den Hormonhaushalt und alles. Gezielt die Antibabypille zu nehmen, also quasi bedarfsgerecht, hängt dann natürlich davon ab, wie stark die Antibabypille ist. Die ist, glaube ich, auch nicht harmlos, was die Hormonausschüttung angeht. Und das hängt natürlich davon ab, wie oft man den Beischlaf zelebriert. Wenn man es jeden Tag macht, dann kann man auch die normale Pille nehmen, anstatt jeden Tag die Antibabypille zu nehmen. Fragen über Fragen. Ja, oder ich glaube, das habe ich noch nicht. Ein Buch über das Patriarchat und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, warum ich das eingerichtet habe. Weil irgendwie scheint es dasselbe zu sein, was eben immer überall behauptet wird. So die Machtgewalt der Männer, die das nicht abgeben freiwillig und die armen Frauen, die viel mehr leiden, aber die Männer leiden dann unter ihrem Schnupfen und so ein Scheiß. Also so ein großer Buch beschäftigt sich mit der Forschung rund um die etwa 9000 Jahre alte Städte. Katal Hoyuk, die Forscherin Maria Gimbutas als matriarchale Urstätte Europas bezeichnet hatte. Ja, und für sowas gibt es eigentlich keine wirklichen Beweise, dass es sowas gegeben hat. Ein Matriarchat irgendwo oder in irgendeiner Ausprägung vernünftig. Das scheint so nicht ganz zu stimmen, wie Leute und Funde liegen, dass wir eine Gesellschaft gelebt haben muss, die weitgehend gleich war. Ja, genau. Das wird dann eben behauptet. Ne? Und das ist eben die gehen davon aus, deswegen, weil Katal Hoyuk ist halt interessant, weil es sind bisher nur Wohnhäuser ausgegraben worden im Endeffekt. Es gab da bisher keine repräsentativen Bauten oder ähnliches. Und deshalb gehen sie davon aus, dass das ein Gleichheitsparadies gewesen sein soll. Ja, haben sehr arme Leute gelebt, konnten nur Wohnhäuser machen. Sonst nichts. Oder ja, eben entweder das oder halt eine Kultur, die halt noch gar nicht so war, dass sie gesagt hat, wir bauen jetzt irgendwas Großes oder irgendwas Zentrales, sondern halt eine aus Clanstrukturen bestehende, die halt einfach an die Wohnhäuser ihres Clans angebaut hat oder so. Also und haben die dann gemacht, die Rohstoffe abgebaut oder was war da? Nee, das waren eher so Jäger und Sammler. Also in der Zeit des Übergangs sind sie sehr alte Städte. 9000 Jahre steht hier, also wirklich schon sehr alt. Ja. Aber das Ding ist, da ist auch noch nicht ein Furz von ausgegraben. Also wer weiß, was da noch an die Tage kommt und daraus gleich wieder die matriarchalische Urgesellschaft irgendwie zu machen. Ist halt, ja, kann man machen, ist aber halt nicht weit von Däniken entfernt, meiner Meinung nach. 350 Seiten, 25 Euro, das ist zusammengeschrieben. Das Patriarchat. So, aus dem Weltraum. Weiß man, was man nicht kaufen soll. Braucht. Bildband über das Patriarchat. Lauter Dickpics. Okay. Ja, Malu. Genau, die Frau Dreier, hat ja ziemlichen Unsinn gebaut im Ahrtal und hat da unter anderem die Dame, die heißt mit Künstlernamen Missy Motown, die betreibt in Frankfurt einen Musikclub, den ich schon öfter frequentiert habe, leider. Und die hat man irgendwie diese Fluthilfe zugekungelt. Die hat eine gemeinnützige GmbH gegründet und die hat Geld vom Land und vom Kreis dort bekommen, um dort halt, wie hieß das Ding, irgendwie Helferstab GmbH. Ohne Ausschreibung hat sie diesen Auftrag bekommen. Inzwischen ist diejenige, die das unterschrieben hat, auch schon mit pensioniert. Und dann gab es halt diese Leute, die wir auch gesehen haben, als das passiert ist, Leute, die da hingefahren sind, Leute, die sich da engagiert haben, teilweise auch Geschäftsleute, die halt gesagt haben, okay, ich habe einen entsprechenden Betrieb, ich fahre da jetzt mit all meinen Leuten hin und helfe, Kanal und Gaswasser Scheiße und was man so braucht. Und diese Leute sind halt teilweise übel diffamiert worden. Wir wissen ja noch, es gab ja da so, ja, rechte Umtriebe, dass die wollen da den Rechtsextremismus ins Ahrtal bringen mit der Hilfe und so. Und auch die Firmen, über die hier geschrieben wird, die sind nämlich auf einmal unter Feuer gekommen von einem Facebook-Account namens Faktencheck Ahrtal, die dann gesagt haben, die zum Beispiel, das ginge diesen Leuten nur um die Abzocke von Geld Und die wollten eigentlich, die wären nur da, um unglaublich überzogen Geld abzukassieren von den öffentlichen Kassen und so weiter und so fort. Als das angefangen hat mit diesen Diffamierungen, ist gleichzeitig übrigens das Helferprojekt von dieser Frau Motown an den Start gegangen. Und dieses Faktencheck-Ahrtal ist immer offener gegen die Leute vorgegangen. Es wird von Bedrohung geredet. Ein totalitäres System, das die Fluthelfer mit ihrer Followermasse aufgebaut hätten und so weiter und so fort. Damit würden sie jetzt versuchen, das Land unter Druck zu setzen. Ja, inzwischen stellt sich heraus, dass Wipperfürth und viele andere Fluthelfer Opfer einer digitalen Schmutzkampagne geworden sind. Aus Unterlagen, Gesprächen mit Insidern, Chatposts geht hervor, dass über Monate hinweg eine gezielte Intrige gegen Wipperfürth, Hartmann, Menke und andere im Netz lief. Wir wollen Wipperfürth und Co. schlachten, heißt es in einer Sprachnachricht. Die Losung gab die bayerische Politikberaterin Anna M., Name geändert, aus. Die Endfünfzigerin, die sich auch als Psychologin, Coach und Social-Media-Texterin anpreist, steckte offenbar hinter der Kampagne. Anna M. verbreitete über die Facebook-Seite Faktencheck Ahrtal mithilfe von Podcasts Verschwörungstheorien gegen die missliebigen Fluthelfer. So verortete sie etwa den Kanalunternehmer Menke im rechtsextremistischen Lager. Er hat ihm unterstellt, er habe irgendwie, also es gab ein Foto von ihm, wo angeblich, wo ein Wahlspruch der Waffen-SS zu sehen war, als Tattoo. Aber in Wirklichkeit waren da Boxhandschuhe tätowiert an der Stelle und eben kein Nazi-Spruch. Trotzdem halt. Faktencheck Ahrtal diesen Menschen halt in die Neonazi-Ecke gesteckt. Und das haben die gemacht, damit sie die Aufträge abkriegen können. Warum haben sie das? Anhänger von Anna M. begannen 2021 in WhatsApp-Gruppen Wipperfürth und andere auszuforschen. Wir haben alles beobachtet. Alles, was etwa Wipperfürth sagte, tat oder veröffentlichte. Beinahe rund um die Uhr, berichtet eine Aussteigerin aus den Teams. Okay. Inzwischen ist Faktencheck Ahrtal aufgelöst. Aber ja. Komisch, macht ein merkwürdiges Geschmäckle, dass gleichzeitig halt eine linke gemeinnützige GmbH halt die Aufträge für die Hilfe dort bekommt und auf der anderen Seite halt jemand versucht, alle anderen Helfer in die rechte Ecke zu posten. Nun ja. Und es gibt halt auch Hinweise darauf, dass diese Frau Kontakte mit Missy Motown hatte und sich gefreut hat, wenn die sie angerufen hat und so weiter und so fort. Ja. Inzwischen wurde sie für auf 8 Monate auf Bewährung verurteilt. Beleidigung und versuchte Nötigung für dieses Faktencheck-Ahrtal-Portal. Sie hat eine Klage auf 100.000 Euro am Hals. Von einem der Geschädigten, warten wir mal ab, ob die Mühlen diesmal ordentlich mahlen. Jo. Und was ist jetzt? Was ist schon wieder mit dem Schweiger? Die Mühlen mahlen auch gegen Schweiger. Schweiger hat wohl irgendwie was geäußert politisch, was nicht ganz erst rein war. Und dann jetzt hacken sie auf ihm rum und packen auch alles Mögliche aus, was man eben eh schon wusste, dass er eben trinkt und sich ja dann auch ein bisschen unbeherrscht ist, wenn er betrunken ist und so weiter, ob das vielleicht auch Mobbing und Gewalt beinhaltet, bezweifle ich ja ein bisschen, weil er ja so ein lieber Kerl ist, ne? Aber das weiß man natürlich nicht genau. Ja, und da reißt sich momentan das Maul und Schweige hat sich ab nach Mallorca abgesetzt. Ja, so, das ist eine von diesen Aktionen, wo Leute eben mehr oder weniger mundtot gemacht werden. Klar, in dem Fall, wie gesagt, mit seinem Alkoholismus, da hat er sicher auch ein Problem, dass er sich eingestehen müsste. Aber ist eigentlich kein Grund, auf jemanden so rumzuhauen, ne? Ein Land voller Alkoholiker. Und die machen sich über einen Alkoholiker so ein Aufriss. Und ja, dieses, kann man seine Schuldgefühle schön reinprojizieren, ne? Dieses Gejammer. Oh, die schlimmen Arbeitsbedingungen. Oh, wir mussten nachts arbeiten. Oh, wir haben eine 40-Stunden-Woche. Und manchmal machen wir sogar noch Überstunden. Oh, all diese ganzen Sachen. Oh, der Regisseur hat rumgeschrien. Oh, ja, mein Gott. Die sollen mal an einen normalen Job gehen. Geht doch mal in ein Krankenhaus. Seid doch da mal ein paar Monate Pfleger. Guckt euch das mal an. dann wisst ihr, was harte Arbeit und Geschrei und Ärger und Stress ist. Aber doch nicht, wenn ich an einem Film mitarbeite, ey. Aber gut, das hat auch damals über den Wedeln ein bisschen schlecht geredet, so sonst in die Retourkutsche vielleicht, ne? Ja, der Dieter, bin ich keine Freundin gewesen. Aber es ist halt schon auffällig, dass es jemanden trifft, der sich halt offen gegen verschiedene Dinge gewendet hat. Man hat nur gewartet, dass jemand kommt und irgendwas bringt, was man verwenden kann. Wie immer warten wir ab, was da am Ende überbleibt. Ja. Philipp Tetlock is saying. Für mich ist das nicht recht. So, the relative lack of interest among cultural psychologists in a culture effect of this magnitude is itself a political psychological phenomenon worth exploring. Was gibt's denn da? Median household income. Achso. Ja, das mittlere Haushaltseinkommen nach ethnischen Gruppen in den USA. Okay, Indian Americans, das sind doch die alle so Casinos betreiben oder was? Boah, jetzt habe ich verstanden. Nein, das sind die echten Inder. Ach so. Ach ja, richtig, die Flagge ist ja davon. Ja. Also die Inder verdienen deutlich mehr als alle anderen. Ein Fünftel mehr als alle anderen schon mal. Jo. Krass. Die Japanese Americans verdienen weniger als die Indian Americans und die Filipino Americans. Okay. Was Chinese, Pakistani, White Americans finden wir ungefähr in der Mitte bei 59.900. Koreans, Indonesians, the average American ist sogar noch ein ganzes Stück drunter. Aha. Und African Americans und Hispano und Latino verdienen am wenigsten. Und daneben haben wir dann nochmal die Prozentsatz der Menschen in einer gewissen Population mit Bachelor-Abschluss. Bei den Indern sind das 70%, Koreaner 53%, Chinesen 51%, Filipinos 47%, Japaner 46% und das US Average ist halt 28%. Die Koreaner sind relativ weit hinten für ihre Ausbildungsstand, aber okay. Hat man Ausreißer. Einigermaßen, ja, interessant. Auf jeden Fall. Naja gut, aber die Amerikaner haben sich ja auch schon immer Fachkräfte gezogen und eben nicht wild irgendwie jeden einlassen, wandern lassen, wie dann das mit Obama und so angefangen hat. Dann ist auch klar, dass halt die Leute, die ins Land kommen, zum Beispiel aus Indien, dass das dann halt auch Leute sind, die Geld verdienen können. Ne? Da kommen halt nicht irgendwelche Bauern aus Anatolien, sondern da kommen halt IT-Kräfte, die halt in Bangalore oder sonst wo studiert haben. Und die verdienen natürlich auch mehr. Ja, wenn du nach Kanada rein willst, dann hast du, glaube ich, $200.000 auf dem Konto. Und da gibt es dann auch Geschäftemacher, also Anbieter, die geben dir dann eben $200.000 für den Nachweis auf dem Konto und wollen dann aber 220 zurückhaben oder so. Ne? Ja, das ist der Chef von IG Metall und der warnt, dass wir vom Innovationsstandort zum reinen Arbeitsstandort verkommen könnten. In Zukunft, wenn uns die Innovationskraft auch in Form von günstiger Energie da abhanden kommt. Also so ein bisschen der übliche Kreislauf zurzeit, ne? Den er da hier bemängelt. Ja, und das ist jetzt eben nicht mehr irgendein Chef oder so, sondern es ist mit IG Metall. Das heißt, das sind dann eben die Arbeiter eben, ne, selber. Und ja, es ist schon irgendwie auch bedenklich, dass da Leute immer noch davon reden, das hätte alles keine negativen Folgen oder so. Und so. Einer der vielen Warner. IG Metall-Chef. Habe ich jetzt vergessen, wie er heißt. Boah, ey, den habe ich nicht gelesen. Das mit den Patenten noch mal ganz kurz. Da sind wir halt sehr, sehr krass zurückgefallen, auch in einem kurzen Zeitraum. Ja, also über 15 Jahre oder sowas sind wir halt vom ziemlich weit vorne relativ weit runter. Ja, also China, Amerika, Japan, Korea, Indien, alle vor uns. Weit, weit, weit vor uns. Und nicht nur weltweit, sondern auch in Europa selbst. In Europa haben am meisten die Amerikaner Patente angemeldet. Dann kommen wir, dann kommt Japan, China, dann kommt Frankreich. Ja, gut, ich meine. Ja. Aber das sind die rein europäischen. Ja, zu den Rohstoffen, der Artikel ist schon wieder weg, aber da wollte ich eigentlich noch gesagt haben, dass es ja hier ging es um Kupfer vor allen Dingen. Da dass das mit der Energiewende eben das große Problem ist, ne? Dass Rohstoffe gebraucht werden, vor allen Dingen Kupfer, in Größenordnungen, die eigentlich nicht so richtig vorhanden sind, ne? Und auch nicht so schnell ausgebuddelt werden können in so kurzer Zeit. Das Problem, wo diese Größenordnungen zu finden sind, die haben wir in Peru und Chile beispielsweise, ne? Haben wir im Sudan, haben wir in so Ländern wie Mali und so. Zufall, dass es da gerade überall knallt. Ne? Ja. Deswegen habe ich ja auch gesagt, gerade Lithium und Kupfer, Chile. Die haben ich hatte das mal so geschlagen, so eine Anschlusskabel hier für eine 11-kW-Box. Ja, da brauchst du so eine Art Elektroherdkabel, also das ist dicker und auch fünfadrig und nicht mehr dreiadrig. Also es ist schon jetzt eine Menge mehr Kupfer als ein normales Kabel hat. Und wenn das ein bisschen länger sein soll, dann muss es auch irgendwie direkt sehr viel dicker sein, bis ein Zentimeter oder so pro Ader, pro Leitung, ne? 5 Zentimeter dick oder so. Das ist schon eine Menge Kupfer, ne? Also da kommt schnell was zusammen sozusagen. Und das nur für die kleine Wallbox. Ja, also ich meine, wie gesagt, es wird Turbulenzen geben, aber wir haben ja eine ähnliche Situation schon mal gehabt mit der Elektrifizierung. Ja, ich erinnere an eine Sache. Nikola Tesla hat versucht, Strom kabellos zu übertragen. Warum? Weil er sich nicht vorstellen konnte, dass in jedes Haus eine Kupferleitung gelegt werden könnte. Weil er Nikola Tesla selber sich das nicht vorstellen könnte, dass man so viel Kupfer findet und so eine Industrie mobilisiert, dass ja, man stimmt, in jedes Haus leitet. Der Unterschied ist natürlich, dass wir das jetzt innerhalb von 10, 15 Jahren machen wollen und bis für das andere Ding eben 150 Jahre Zeit hatten. Ja, ja, okay. Das ist schon ein Unterschied. Aber gut, der geopolitische Aspekt, den finde ich da halt, ja, ne? So viele und dann technisch solche Minen bauen. Es dauert ja 10 bis 15 Jahre, bis eine Mine richtig ordentlich läuft und ausbeutbar ist und so. Aber ja, Kupfer ist schön. Ja, hier ganz kurz. Es wurde eine neue Methodik entwickelt, die einen Teil der Katalyse, wie wir sie alle kennen und vielleicht in der Schule noch gelernt haben, mal oder auch nicht, gelernt haben. Und diese Katalyse funktioniert im Endeffekt so, die hat einen Vorteil. Wenn Wasserstoff jetzt erzeugt wird, Wasserstoff ist ja unser aller Rettung, ne, solange es nicht durch die Rohre durchsickert, man hat im Endeffekt, es wird unter Wasser quasi erzeugt und muss dann aus dem Wasser rausgefiltert werden, dass man den reinen Wasserstoff hat. So ganz vereinfacht ausgedrückt. Und diese neue Methode, die erzeugt quasi so eine Art Schwamm, ein poröses Ding, was das Wasser abhält, aber den reinen Wasserstoff durchlässt und der Wasserstoff wird dann direkt an die Umgebungsluft abgegeben und kann dort direkt gesammelt werden. Und das hat den Vorteil, dass es halt eine Effizienzsteigerung ist, die mehrere Potenzen hergibt und das Ganze ist relativ leicht industriell herstellbar. Also mit einer Vorlaufzeit von 5 Jahren vielleicht, dass die Industrie nutzen kann und ja. Ja, also Wasserstoffmoleküle. Dann haben wir nicht mehr einen Verlust von 70% der ganzen Energiedichte, bis der Wasserstoff beim Endverbrauch ankommt, sondern vielleicht nur noch von 65%. Juhu, wir sind gerettet. Aber immer ist es schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Ja, aber diese Moleküle an irgendwelche anderen Moleküle anzubinden, erhöht eben die Möglichkeit, dass man damit gut umgehen kann. Ne? Wahrscheinlich dort. Ja, die RWE hat ja verschiedene so Braunkohletagebaue betrieben und die sollen ja irgendwie auch in nächster Zeit dann alle ausgeschaltet sein. Ja, und was man dann machen möchte, ist fluten. Ne? Also es gab die Überlegung, irgendwie Solarparks hinzubauen oder sowas. Aber das Einfachste ist wohl fluten. Und zwar soll dann das Wasser dafür aus dem Rhein kommen, irgendwie 30 Kilometer weg oder so. Und die Leute da aus der Stadt machen sich jetzt irgendwie bereit, dass sie dagegen protestieren, obwohl ich nicht so genau weiß, wieso eigentlich. Also sicher wird es da ein paar Baumaßnahmen geben. Aber das wird ja auch nicht ewig dauern und wird auch nicht für immer bestehen müssen, weiß ich nicht genau. Ja, das ist ein Ding in NRW, aber es soll eben insgesamt, ich glaube, in 3 Tagebaugebieten so ein See entstehen, ja, so ein ziemlich großer See, in dem Fall hier in Nordrhein-Westfalen. Wäre es dann sogar der zweitgrößte Deutschlands. Ich bin prinzipiell dafür, dass man Süßwasserseen anlegt. Ich weiß nicht genau, wie weit man in anderen Ländern das Wasser klaut oder so, aber ich glaube irgendwie in Europa hält sich das in Grenzen, das wird ein Problem, oder? Naja, je mehr Wasser wir hier irgendwie auf dem Binnenland abladen, umso weniger steigen die Meeresspiegel. Da tun wir was fürs Klima. Trotzdem wäre mir es lieber, wenn sie da auch halt so Phantasialand-mäßig. Da ist so ein gutes Beispiel des Phantasialand, was man mit dem Tagebau machen kann. Baut man ein paar Achterbahnen. Hopp, hopp. Das ist ja. Ist nur die Frage, ob das lukrativ ist oder so, ne? Genau. Ob man das machen kann. So. Und ob da einer hinfährt ans Ende der Welt. Obwohl das Phantasialand für umziehen. Die wollen sich ja vergrößern, die dürfen aber nicht, weil die Anwohner rummeckern. Ja. Sollte noch eins von denen einmal ein Tagebau bebaut, kann man auch ein zweites Mal ein Tagebau bebauen. Kann man. Gute Idee, werde ich mal weitergeben. Ja, die Gaskrise, die schwielt im Hintergrund mit den Temperaturen, die ein bisschen wärmer werden jetzt. Aber ja, RWE will sich aus Liquid Natural Gas Terminal Projekt auf Rügen zurückziehen. Ja, das Projekt auf Rügen ist natürlich wunderbar, mitten im Naturschutzgebiet, vor der Küste von einem der beliebtesten Urlaubsgebiete. Dass die Anwohner das nicht wollen, ist klar. Natürlich aus reinen Umweltschutzgründen, ne? Und das, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Und RWE wird das Ganze jetzt doch ein bisschen PR-technisch ein bisschen zu heiß und die sagen, ja, wir wollen uns aus dem Projekt zurückziehen. Auf Anfrage des Handelsblatts teilt RWE dazu mit, wir wollen LNG-Infrastruktur nicht dauerhaft betreiben und diese Aktivitäten absehbar an andere Akteure übergeben. Das haben wir auch bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen im März deutlich gemacht. Wir haben in den vergangenen Monaten öfter betont, dass der Bau und Betrieb von LNG-Terminals für unseren Konzern kein besonders lukratives Geschäft ist. Wir sind nur involviert, weil die Bundesregierung im vergangenen Jahr darum gebeten hatte. Unsere Haltung ist nicht neu und natürlich auch dem Bundeswirtschaftsministerium bekannt. Das finde ich eine sehr interessante Sache. Also da hat das Wirtschaftsministerium den Konzern gebeten, da involviert zu sein. So werden da die unternehmerischen Entscheidungen getroffen? Ernsthaft? Ja, das werden die sich dann bestimmt bezahlen lassen. Ne? Wir sind nur involviert, weil die Bundesregierung im vergangenen Jahr darum gebeten hat. Ja, es ist schon ein bisschen auch offenbar. Ne? Ja, ja. Was ist das denn für... Ja, das kann ich gut verstehen. Da gibt es ja gar kein Wort mehr für. Was ist das denn? Ja. Unglaublich. ja, jetzt wird gesagt, okay, wir haben jetzt zu viel Energy... Kapazitäten, deswegen brauchen wir dieses Terminal nicht mehr und das soll jetzt doch nicht gebaut werden, das sagen die Anwohner und die haben eine Studie, ja, aber wir haben jetzt so viel Terminal-Kapazität, wir haben mehr Terminal-Kapazität Ende 2026, als wir jemals an Gas aus Russland importiert haben. Ja, theoretisch vielleicht, ja. Und LNG, ne? Leider nicht geil. Wie es so schön hier auf dem Schild ist. Ja. Und Niedersachsen hat ja inzwischen, geht einfach weiter. Niedersachsen hat inzwischen erlaubt, dass die Schiffe, die da anlanden, mit Chlor gereinigt. Also jetzt nicht in Rügen, aber bei dem Terminal in Niedersachsen, dass die Schiffe auf See mit Chlor gereinigt werden dürfen. Ja, da haben die einfach nur gewunken und gesagt, Umweltschutz, wir brauchen jetzt die Terminals. Wir brauchen jetzt das Fracking-Gas aus Amerika, was mit dem Schiff tiefgekühlt zu uns rübergeschickt wird. Für die Umwelt. Und gegen Putin. So. Ja, und eine, die uns das immer schön redet, ist die Claudia Kempfert. Die redet das schönen Sätze beim DIW arbeitet, würde ich mal ungefähr sagen. Und kannst du einen Ticken lauter, du bist irgendwie leise. Ja, das, leise. Und das hat jetzt auch der Fokus erkannt. Du hast einen leckeren Artikel, einen Meinungsartikel drüber geschrieben. Und mal so ein bisschen auch ihre Unklarheiten und Ungereimtheiten und auch falschen Aussagen einfach ein bisschen dargelegt. Finde ich aber ganz gut, dass es eben auch mal ein bisschen bekannter gemacht wird, sozusagen, dass man ja, ein bisschen aufpasst mit Nachrichten und so, da kriege ich das natürlich mit, dass sie eben immer so gefärbtes Zeug erzählt und Dinge möglich macht mit irgendwelchen Wenns und Abers, die aber wahrscheinlich nicht eintreffen werden. Aber es kriegt ja eben nicht immer jeder mit, so, ne? Daher immer gut sowas, finde ich. Ja, auch die Lügner gezeigt wird mit dem Finger, ne? Ja, die Dame hat sehr starke Schlagseite. Es ist halt ziemlich klar. Aber gut, ich meine, hat man jemanden, den man immer vorzeigen kann. Ja, ja, genau. Ja, und ich meine, die ist ja wenigstens keine gewählte Politikerin und hat noch so ein bisschen Charme. Bei anderen Leuten sieht das anders aus. gar keinen Zusammenhang mit diesem hier Stadtrat Sahim Kerasalan wegen Fahrerflucht zu Geldstrafe verurteilt. Der Grünen-Politiker überrollte mit seinem Auto einen Jungen. In Klammern. Zweimal? Ja, zweimal. Er setzte zwei Notrufe ab und fuhr weg. Der Junge erlitt keine bleibenden Schäden. Irgendwie auf dem Parkplatz vom Supermarkt? Ich gebe mir das Gras her. Ne, es geschah am 11. Juni 2022 auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Sahim Kerasalan, der für die Grünen im Heidelberger Gemeinderat sitzt, setzte mit seinem Mercedes-SUV aus der Parklücke zurück. Und beim Vorwärtsfahren, so gab es die Unfallrekonstruktion, überrollte er mit dem Hinterrad. Ja, und hat er dann gelegt? Wie hat er reagiert? Aua! Ja, er hat so. Er ist im Endeffekt weitergefahren. So. Er ist sich angehalten und gesagt, alles okay. Er ist einfach weitergefahren und hat von unterwegs angerufen, gesagt, so ja, da ist gerade was, ist gerade was hier. So, das ist ein Hund tot jetzt. Da muss ein toter Hund liegen. Das ist ja schon abgerührt, ne? Also, warum gibt es sowas nur eine Geldstrafe? Er musste zu einem wichtigen Termin, hat er gesagt. Ja, genau. Das ist unglaublich. Finde ich gut. Ne? Der wird bestimmt wiedergewählt werden. Jetzt kennt man ja seinen Namen. Jetzt kann man ja mit dem Namen ein Gesicht verbinden oder zumindest eine Geschichte. Der kriegt Heidelberg-Verbot. Ja, genau. Was sagt OPEX eigentlich dazu? Der ist direkt platt. Ja? Ist wie überrollt. Der hat bestimmt technische Probleme. Ja. Genau, und hier, Banger Blick in den Herbst, warum Medikamente wieder knapp werden könnten. Ja, da hat es einen Brandbrief gegeben von den Kinderärzten europaweit. Hauptsächlich haben die im deutschsprachigen Raum, also Norditalien, Schweiz, Österreich, Deutschland, Ostfrankreich. Antibiotika, oder? Die haben sich halt zusammengebracht, haben sich zusammengetan. Und einen Brandbrief geschrieben, die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet. Überall leiden chronische Menschen an schleppender Versorgung, Basismedikamenten, nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Fettsenker fehlen, Blutdruckmittel generell fehlen und Schmerzmittel, Fiebersäfte, solche Sachen für Kinder. Und das Problem ist, das wird einfach nicht mehr in Deutschland hergestellt und deswegen können wir keine Produktionskapazitäten hochfahren. Es gibt eine deutsche Firma, die das noch herstellt, die stellt es allerdings in Amerika her. Ja, und der Spiegel hatte im Januar darüber berichtet und hatte das Europäische Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln weist 11 aktive Zertifikate für die Herstellung von Ibuprofen aus, also jetzt beispielsweise. 7 der Hersteller davon sind in Indien, 2 in China, 1 in Amerika. Ja, und BASF ist der einzige Deutsche, aber der produziert auch in Amerika. Also es wird alles hier nicht hergestellt. Das liegt an den Standortkosten, an den Produktionskosten, weil hier geht es halt um Generika, Patent, also Sachen, die aus dem Patent ausgelaufen sind. Da, wo sie am günstigsten hergestellt werden, werden sie verkauft. Wir könnten sie herstellen, wären sie 20-30% teurer. Und das kriegt man halt nicht finanziert, es sei denn, es gibt irgendwelche staatlichen Subventionen. Und Subventionen von 20-30% dauerhaft, um eine Industrie aufzubauen. Gut, ich meine, Habeck denkt jetzt auch nochmal über eine zusätzliche Stromsubvention nach. Es ist halt wirklich schon ein Problemchen, die ganze Angelegenheit. Ja, und ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich dieses Thema hole, weil das ist jetzt halt schon seit längerem am Brodeln. Es hört einfach nicht auf. Ja, seit der ganzen Corona-Angelegenheit ist diese Lieferkette kaputt. Ist richtig kaputt. Ja, und die kommt einfach immer noch nicht zustande, obwohl jetzt schon fast 2 Jahre seit den größten Schwierigkeiten der Lieferproblematiken ins Land gestrichen sind. Tja. Und ein Punkt ist auch noch der, wenn es hier hergestellt werden würde und teurer wäre, könnte man es verkaufen, aber nur als Privatpatient. Weil die Kassenpatienten, die müssen ja diese großen Volumenverträge machen und die wollen nicht mehr zahlen. Das ist ja auch Teil der Realität. Tja, und einen anderen Brandbrief geschrieben hat der polnische Minister, ne, wir sind ja auch immer noch im Bereich Medizin und so. Ja, es geht um die Impfdosen für das HOC. Ja, da wurde ja eifrig überboten beim Bestellung abgeben, wer bestellt mehr, ne, 9 Impfdosen für jeden EU-Bürger, irgendwie sowas ist ja irgendwie bestellt worden. Und ja, jetzt ist das Problem, dass halt noch sehr viele Impfdosen bestellt sind. Die werden noch geliefert, müssen dann noch bezahlt werden, aber die sind noch nicht mal produziert worden. Und da sagen halt verschiedene Länder, ja, das können wir das nicht irgendwie, können wir nicht von den Verträgen irgendwie zurücktreten, können wir das nicht irgendwie anders machen. Und Polen geht da halt besonders stark nach vorne. Und die sagen halt, das kann halt nicht sein. Der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski wandte sich am Dienstag per Brief an die Gesellschaft von Pfizer. In dem Schreiben heißt es, die trotz einer stabilen epidemischen Lage von Pfizer avisierte Lieferung von 100 Millionen Dosen sei vollkommen sinnlos. Spenden könne man diese nicht mehr. Es gebe keine an Covid-Impfungen interessierten Regierungen. Der Minister lobte Pfizer für die Entwicklung der Covid-Impfstoffe, aber schrieb, der daraus resultierende wirtschaftliche Profit müsse seine Grenzen haben. Er muss sich aber der Ulla von der Leyen bedanken. Ja, und der Punkt ist ja der, dass diese ganzen Verhandlungen bis auf so ein paar Sachen ja alle geheim gehalten wurden. Ja, es ist gar nicht klar, zu welchen Bedingungen wurden diese ganzen Sachen eigentlich teilweise gekauft. Und ja, dementsprechend kann man diese Verträge ja auch ändern, weil wenn sie sowieso so schwammig waren. Vielleicht war das auch so ein Vertrag wie der Vertrag vorhin, wo RWE gesagt hat, ja, die Regierung hat uns gebeten, nur deswegen wollten wir das dann machen. Tja. Man kann ja auch die Zahlungen dann verweigern und die Abnahme verweigern und sich verklagen lassen von Pfizer. Auf ja, aber Verträge Pfizer sagt so. Ja selber, sieht ja. Das ja selber ein. Hier. Was Pfizer den Staaten anbietet. Die Reduzierung der Gesamtmenge bei gleichzeitiger Zahlung der Hälfte des Preises für jede Dosis, die entgegen der Planung nicht produziert wird. Dazu der Niedzielski. Das sind Kosten für buchstäblich nicht hergestellte Dosen, die nie produziert wurden und nie produziert werden und Pfizer somit nicht einen Penny kosten. Es tut mir extrem leid, ich muss schlussfolgern, dass der Konzern nicht bereit ist, ein zufriedenstellendes Level an Flexibilität zu zeigen und irgendwelche realistischen Vorschläge zu machen. Ja, und was meint ihr, was dabei rumkommen wird? Ich glaube, es wird gar nichts bei rumkommen. Wir zahlen einfach. Und ich meine, wenn wir nur noch die Hälfte zahlen müssten, wäre das ja schon mal gut. Dann hätten wir die Hälfte von einem sinnlosen Aufwand gespart. Aber dadurch, dass diese Verhandlungen jetzt stattfinden, zeigen die ja, wie gesagt, die Regierung zeigen, scheiße, wir haben Blödsinn gemacht. Und Pfizer sagt selber so, ja, ihr habt schon ganz schön Blödsinn gemacht, deswegen kommen wir euch jetzt mal ein bisschen entgegen. Ach, da wird einem richtig arm ums Herz. Wir möchten Rechtsstaat vermeiden, damit nicht rauskommt, dass das eigentlich ja, die Verträge sind oder so. Ne? Dann sind nämlich direkt nichtig, dann können sie sich ihre Zahlung sowieso vergessen. Ja gut, ich meine, was in den Verträgen teilweise drinsteht, wird ja gemunkelt. Da sind halt ein paar Klopper drin, unter anderem halt diese Abnahmeverpflichtung, aber unter anderem halt auch diese ganzen, wer heißt es jetzt auf Deutsch? Indemnifications, also diese Haftungsfreistellung von den Arznei, weil die... Genau, das kann ja wieder zu weit gehen, ne? Dass es irgendwie nicht mehr statthaft ist, nicht mehr sittenwidrig ist. Kann ich mir schon vorstellen, also welchen... Ach, in solcher Sachen werden AGBs ja auch irgendwie kaputt geklagt. Ne? Das ist jetzt einfach nur die Nachwehe von dem ganzen Blödsinn, der da gemacht wurde. Und in der Hochphase wurde nicht gegen den Blödsinn angegangen, dann wird es jetzt leider auch nicht. Ich vermute auch, dass ich das aber hier wird was, hier ist erst was abgegangen und dann wurde dagegen vorgegangen. Und jetzt muss die Dame weggehen. Haftstrafe für Aktivist in der letzten Generation. Ah nee, hier war gar nichts. Sorry, ich habe schon... Hab schon so einen Reflex. Das ist eine Dame, die in Berlin verurteilt wurde. Das ist das erste Mal, dass in Berlin jemand zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde im Rahmen dieser ganzen letzte Generation Klima-Angelegenheit. Sie haben heute Richter zurückgezogen. Ja, wer weiß, wie lange der Richter noch im Amt ist oder was? Ich habe es nicht so ganz gesagt, was gehört, was du gesagt hast. Ja, so eine Art mit der Richter, mit dem Richter. Das wird den vielleicht zurückziehen. Ja. Tja, ja, die 24-Jährige aus Bayern, die sich an dem Holzrahmen des Gemäldes Ruhe auf der Flucht nach Ägypten von Lukas Cranach dem Älteren von 14, 15. Jahrhundert festgeklebt hatte, habe sich der gemeinschädlichen Sachbeschädigung schuldig gemacht. Haha, die gemeinschädliche Sachbeschädigung, ja. Außerdem stand die junge Frau wegen Beteiligung an einer Straßenblockade vor Gericht. Dafür würde sie wegen versuchter Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Ja. Okay, und sie ist jetzt halt im Endeffekt verurteilt worden für ein paar Monate, 4 Monate, glaube ich. Ja, das ist neu. In Heilbronn ist auch schon mal jemand für 2 Monate verurteilt worden. Die Anwendung des Schmerzgriffs ist auch neu, ne? Ja, gut, diese ganze Schmerzgriff-Angelegenheit ist halt auch noch mal ein Thema für sich. Das wollte ich jetzt nicht aufmachen. Da könnte man auch lang und breit drüber reden. Da müsste man dann halt auch über die Corona-Demonstrationen reden und wie die Polizei gegen die vorgegangen ist und wie wir als Deutschland eine Rüge von der UN-Menschenrechtskommission dafür bekommen haben, die einfach komplett wegignoriert wurde. Und dass die gleichen Leute, die jetzt über die Schmerzgriffe jammern, die sind, die gesagt haben, prügelt die Scheiße aus den Demonstranten raus während Corona. Schmerzgriff, Ja, ich habe den gesehen, ich dachte mir ja selber schuld, ne? Ich meine, ist halt auch gut dann. Ja, geht's auch nicht mehr so gut, das ist es halt so. Selbst die Leute, die immer AKAP brüllen und Bullenschweine brüllen und keine Ahnung was machen, ne? Wenn die den Richtigen verprügeln, dann sind das deren beste Freunde. Das so sind autoritäre Charaktere halt. Ne? Ja, Haftstrafe für Akte. Ja, ne, ich meine, hat das jetzt Abschreckungscharakter? Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, man kann jetzt nicht mehr sagen, dass in Berlin niemand dafür verurteilt wurde und ins Gefängnis gegangen ist. Vielleicht ist es auch nur deswegen passiert. Ja, aber wie weit soll das Ganze denn noch weiter? Ich meine, meiner Meinung nach hat die ganze Sache ein bisschen abgeebbt, aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Sodass die sich ja eigentlich auch angestachelt fühlen müssen, mal ein bisschen krassere Aktionen jetzt zu machen. Und das ist ja nicht gut für niemanden. Habt ihr schon hervorgehoben, dass es eine Kleberaktion ist und die Art von Strafe ist eine Haftstrafe und dass das halt schon sehr schön ist? Das ist ein geistiger Bonbon, den der ist. Ja, bei sowas braucht man halt einen Computerlinguistiker, ja. Für die Adhäsion. Richtig, ja. Gesellschaftlicher Zusammenhalt für Klimakleber aufgelöst. Tja, kommen wir vom gesellschaftlichen Zusammenhalt auf der Straße zur digitalen Gewalt. Ja, das Justizministerium hat Eckpunkte für ein Gesetz gegen digitale Gewalt vorgelegt und viele Fachleute sind enttäuscht. Ihnen fehlt noch Grundlegendes, um Menschen besser vor digitalen Übergriffen zu schützen. Eine Übersicht über die wichtigsten Forderungen. So, ich muss erstmal 2 Sachen vorausschicken. Gut, Gesetz gegen digitale Gewalt. Ich glaube, da wissen wir alle genau, worum es geht. Es geht halt um Hate Speech und solche Sachen. Ja, und dass irgendwelche geschützten Peer Groups abgeschirmt werden sollen gegen Kritik. Das sind so die Sachen, um die es halt im Endeffekt geht. Aber in den Fokus stellen alle anderen Leute ein wirklich sehr wichtiges Problem und das ist halt das Problem der echten Gewalt. Gewalt in Beziehungen, Gewalt gegen Kinder, Gewalt in der Gesellschaft und hauptsächlich den ganzen Aspekt der Beziehungstaten. Gehen wir mal einfach hier Stalking, Überwachung mit irgendwelchen Apps oder technischen Mitteln, Verächtlichmachung von Leuten, keine Ahnung, Rache-Pornos hochladen und so. Das sind ja alles echte Probleme, die ich tatsächlich auch nicht digitale Gewalt nennen würde, aber die echte Probleme sind, wo es tatsächlich einen Bedarf gibt, der gedeckt werden muss und wo die Leute halt auch unterstützt werden müssen. Und das ist absolut richtig. So, und darauf wird überall rumgeritten hier. Auf eine Art und Weise, dass halt gesagt wird, ja, wir brauchen mehr Geld, Personal und Fortbildung für Beratungsstellen. Erstmal, um die ganzen, ne, Arbeitsplätze zu schaffen für die Freunde und so, das ist klar. Digitale Gewalt muss gründlich definiert werden. Das ist ein Punkt, wo ich sage, der ist okay, weil der genau in die Kerbe reinhaut, die ich sage. Ja, das Problem spiegelt sich im Eckpunktepapier wieder. Das geplante Gesetz ist sehr weit gefasst und zugleich unspezifisch. Es soll demnach auch Menschen stärken, deren Urheberrechte verletzt wurden oder die eine schlechte, unwahre Restaurantkritik einstecken müssen. So etwas fällt selbst bei sehr breiten Definitionen nicht unter digitale Gewalt. Ach nee, ist denn wohl aufgefallen? Die gemeinnützige Organisation Hate Aid übt zwar auffällig wenig Kritik an der Ausweitung, hält eine Eingrenzung dennoch für möglich. Ja, dass Hate Aid da wenig Kritik übt, wundert mich nicht. Ja, weil da geht es um Hate Speech. Die machen in Anführungszeichen ihr Geld mit Hate Speech und nicht mit irgendwelchen Stalking-Opfern, die unterstützt werden oder anderen Sachen, die sinnvoll wären. Möchte ich nochmal betonen. Ja, es sind erheblich negative Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit zu befürchten, wenn zum Beispiel wirtschaftsstarke Unternehmen ohne weiteres Identifizierungsmaßnahmen gegen Kritiker einleiten können. Und natürlich können die bösen Nazis auch Adressen rausfinden. Das steht hier auch noch im Text drin. Das wahre Ausmaß von digitaler Gewalt muss erforscht werden. Ja, wo war das mit dem... War das hier oder war das da unten? Nein. Also intersektional, mehr intersektionales Training wird auch gefordert. Ja, ich finde es jetzt gerade nicht genau. Also wir müssen das wahre Ausmaß von digitaler Gewalt erforschen. Ohne Zahlen lassen sich keine besonders gefährdeten Gruppen ausmachen. Oder evidenzbasierte Empfehlungen an die Politik formulieren. Also es muss mehr Forschung gemacht werden, damit man mehr besonders gefährdete Gruppen ausmachen kann, für die man dann politisch tätig sein kann. So übersetze ich das jetzt mal. Nee, das ist eigentlich noch lustiger, als wie du es übersetzt. Denn es geht halt darum, dass sie dadurch aussagen, sie haben keine Basis dafür zu denken, dass jemand davon irgendwie bedroht ist, ja. So, sozusagen nur so anekdotische Evidenz und haben keine größeren Daten, aber wollen trotzdem schon was machen, ohne eben eine Grundlage zu haben, dass es Daten gibt. Das ist eher der größere Witz. God damn. Tja, ja. Mehr Personal und Fortbildung für Justiz und Polizei, wieder Freunden Jobs beschaffen. Bildbasierte Gewalt klar im Strafrecht verankern, das läuft parallel, das machen wir nicht. Privatadressen von Betroffenen schützen, ja, Melderegisterauskünfte, da Personen, die bedroht sind, da sollte man halt Meldesperren einfacher einrichten können, ja, aber was hat das mit digitaler Gewalt zu tun? Warum muss das da, ne? Betroffene über Rechte aufklären, klar. Ja, es geht um den Durchgriff auf die wissen, Daten, dass ihnen gerade digitale Gewalt angetan worden und nicht auf den Hate-Aid-Button gedrückt haben, dann stimmt die Statistik natürlich mal nicht wieder. Die müssen ja im Endeffekt ja auch wissen, dass sie auch Sachen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze melden können. Da gibt es ja auch jetzt eine Meldestelle für und so. Ja, im Endeffekt alles sehr, sehr enttäuschend, so nach dem Motto so, 8 klaffende Lücken im geplanten Gesetz. Das Gesetz geht nicht zu weit. Im Nebensatz wird mal erwähnt, es ist schon sehr seltsam, dass sie sich so auf Hate Speech konzentrieren und die ganzen anderen wichtigen Themen nur so schwammig sind und kaum vorkommen. Aber wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Dass ihnen dieser eigene Denkfehler nicht auffällt, weil sie sprechen es teilweise mehrmals selber aus. Ja, ich hatte auch noch ein anderes Interview gelesen mit einer, die so in so einer Stelle arbeitet, ja, und die redet halt nur dauernd von irgendwelchen Beziehungstaten und halt wirklich Sachen, die halt ernsthafte Sachen sind. Die redet nicht von Deadnaming oder Beleidigung oder von irgendwelchen anderen Sachen. Da geht es halt wirklich nur um wirkliche Sachen. Und sie sagt so, ja, es ist schon auch seltsam, dass dann so der Fokus auf Hate Speech gelegt wird. Dass es denen nicht auffällt. So, ich gucke mal, ob ich dieses Zitat finde. Ja. Ja, der Chris Kröver war bekannter aus der ersten Stunde aus Gamergate. Habe ich mir gerade im IFB sagen lassen. Tja, ich finde das Zitat jetzt nicht, aber die Beratungsstellen sind unterfinanziert und der Fokus ist auf den falschen Sachen. Naja, auf jeden Fall, sie sagen selber, es ist seltsam, dass so sehr auf Hassrede geguckt wird, weil es gibt da halt schlimme Sachen, da brauchen wir mehr Beratung und so weiter und so fort. Aber das ist ja der Punkt. Diese ganzen Sachen werden ja nicht gemacht, um Menschen zu helfen, sondern um ein Kontrollinstrument gegen die Bevölkerung zu haben. Ich sage jetzt einfach mal, wie es ist. Ne? Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sie sich so auf Hate Speech konzentrieren. Mich wundert das nicht. Ja, und dass sie keine theoretische Abgrenzung irgendwie vernünftig finden, sondern da irgendwie mal dies wünschen und mal jenes wünschen. Ne? Ja, wenn sie es digitale Gewalt nennen, ja, wenn dann Sachen, Hassrede ist auch Gewalt, ja, aber dann 80% nur mit Hassrede machen und die ganzen anderen Sachen, wie gesagt, Stalking, Überwachung, Spionage-Apps, irgendwelche anderen technischen Überwachungssachen, das passiert ja. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis auch Frauen, denen das passiert ist. Auch Männer tatsächlich sogar. Ja. Aber kennst du auch Männer, die zu Frauen wurden, denen das passiert ist? Ich kenne... nein, ich kenne eine Frau, die zu einem Mann geworden ist, der das passiert ist. Ah, okay. Und ganz unironisch, wirklich. Okay. An der Stelle auch noch Werbung, geht auf thatsafespace.net und guckt euch Hassrede an in Reinform. Dankeschön. Genau, that safe space. Darf ich noch hassen? Oder hasse schon genug? Da darf ich noch ganz ich Hass sein, ja. Mhm. Bernie Sanders endorses Biden, rules out 2024 bid of his own. Jo. Diesmal braucht er gar kein blaues Auge, sondern er klatscht direkt. Nein. Meinst blau im Sinne von demokratisch, richtig? Ja, ich spiele nur darauf an, bei der letzten Konvention von den Demokraten, wo die gewählt wurden, da war er halt noch im Rennen und dann kam er kurz irgendwie aus der Umkleide zurück, hatte auf einmal ein blaues Auge und dann war er nicht mehr Kandidat. Das war auch eine lustige Szene. Hat natürlich, ja. Nein. Ja, also Bernie Sanders, der eigentlich der Independent-Links-Kandidat, Alternativkandidat, der endorsed Joe Biden als Präsidentschaftskandidat. Ich glaube immer noch, dass Hillary vielleicht noch ihren Hut in den Ring werfe. Aber mittlerweile sieht es schon fast so aus, als ob Michelle Obama doch schon ein bisschen früher ihren Hut in den Ring wirft. Aber oh nee, das macht es ja nur spannend. Diese scheiß Familien und Dynastien, die sich da gleich wieder bilden müssen. Habt ihr nichts aus der Französischen Revolution gelernt? Mann. Tja, so ist das mal. Du musst das aber nicht sein. Habt ihr nichts aus der Französischen Revolution gelernt? Nein. Darum gibt es die Wahlrechtskommission. Sorry, das heißt eigentlich non. Der Abschlussbericht der Wahlkommission. Ne, März letzten Jahres wurden sie eingesetzt. Etwas über ein Jahr haben sie gearbeitet, ne, und haben alle Sachen gesammelt. Und ich gebe das jetzt einfach nochmal wieder. Mit der Mehrheit der Koalitionsfraktion und der Linken empfiehlt die Kommission im Abschlussbericht mehrheitlich, das aktive Wahlalter bei Bundestagswahlen von 18 auf 16 Jahre abzusenken. Also das ist die Kommission, die quasi einen Wahlgesetzentwurf besprechen und vorschlagen soll, und der soll da aufgrund von diesen Empfehlungen quasi erarbeitet werden. Sind nicht sehr viele konkrete Empfehlungen. Das ist eine der konkretesten. Die Unionsfraktion und ihre Sachverständigen wollen dagegen die Wahlberechtigung des Grundgesetzes weiterhin bei der Vollendung des 18. Lebensjahres beachten. Die AfD-Fraktion will ebenfalls am Wahlalter mit 18 tendenziell festhalten. Die Kommission ist sich darin einig, den Frauenanteil im Bundestag zu erhöhen, aber uneinig über den konkreten Handlungsbedarf. SPD, Bündnis 90 Die Grüne halten ein Paritätsgesetz für verfassungsrechtlich geboten. Die FDP lehnt diese Regelung ab und hält sie für verfassungswidrig. Okay? Die Unionsfraktion und ihre Sachverständigen empfehlen, Maßnahmen unterhalb der Schwelle einer verbindlichen Quotenregelung zu ergreifen. Also quasi so ein bisschen schwanger, ne? Aus Sicht der AfD-Fraktion verstößt eine Quotierung von Mandaten oder Kandidaturen, die an das biologische Geschlecht anknüpft, gegen das wahlrechtliche Gleichheitsprinzip. Wer hätte es gedacht? Die Linke empfiehlt, die Chancengerechtigkeit von Frauen durch eine Paritätsregelung sicherzustellen. Wer braucht schon ein Gesetz, wenn eine Regelung es auch tut? In guter Tradition. Mehrheitlich empfiehlt die Kommission, die Dauer der Legislaturperiode auf 5 Jahre zu verlängern. Dann fällt es den Leuten leichter, ihre Pensionsanwartschaften, glaube ich, zu bekommen. Oder was ist der Grund dafür? Ja, die AfD ist dagegen, alle anderen sind dafür. Eine Bündelung von Wahlterminen wird abgelehnt, also dass Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen gleichzeitig stattfinden sollen, soweit möglich. Ja, mit Ausnahme der AfD lehnt die Kommission eine Begrenzung von Mandatszeiten ab. Also wie oft darf jemand wiedergewählt werden in den Bundestag? Ja, und dann ein Punkt, der hier so ein bisschen beiläufig vorkommt, aber trotzdem relativ viel Raum nimmt. Da geht es um Teilnahme von im Ausland lebenden Deutschen an Wahlen. Und da kommen wir halt in diese Richtung, ja, elektronische Abstimmungen, elektronische Wahlbenachrichtigungen, elektronische Wahlregistrierungen. Ja, wenn man einmal die Möglichkeit da geschaffen hat für Leute, die im Ausland leben, dann haben die in der Deutschland leben dann ja auch das Anrecht darauf und dann fallen ein paar Argumente gegen so Sachen wie Wahlcomputer, Wahlmaschinen und sowas weg, die ich persönlich sehr kritisch sehe. Papier ist geduldig, Computer kann man manipulieren, sehr viel einfacher als Papier. Und ja, das ist jetzt einfach nur meine Schwurbelei zu dem Punkt, den ich da sehe. Und eine Sache, es wird empfohlen, über Änderungen der Regelungen zur Wahlprüfung, so regulatorische Sachen, sowie darüber zu beraten, ob ein Verbot der Veröffentlichung von Wählerbefragungen vor Ablauf der Wahlzeit erforderlich ist. Also wollen die das mit den Umfragen quasi ändern. Ne? Und wenn das einmal geändert ist, ist da ja auch wieder ein Grundsatzprinzip weg und es fällt leichter, andere Sachen zu ändern. Ne? So Umfrage, hier darf man die Leute ansprechen, bevor sie ins Wahllokal gehen, nachdem sie aus dem Wahllokal kommen und so weiter. Diese ganzen Feinheiten, das hängt ja alles damit zusammen. Ja, das Wahlrecht. Ne? Jetzt, ja. Es ging doch eigentlich irgendwie um Überhangmandate und sowas, ne? Erinnert ihr euch? Habt ihr davon jetzt hier irgendwas gehört? Ja, und wie der Bundestag kleiner werden soll oder so, ne? Ja, ne? Sind wir gar nicht mehr drum, ne? Ja, doch auch. Genau, das ist durch. Achso, ja. Brauche keine Empfehlung mehr. Ja, wenn man einmal das Wahlrecht ändert, kann man immer weiter ändern. Ja gut, ich meine, es muss ab und zu mal ein bisschen angepasst werden, aber ich meine, ich habe meine Kritikpunkte hier, glaube ich, ein bisschen gesagt. Ja. Ja, das ist eine sehr seltsame Story. Ja, weil diese Familie muss russisch klingenden Nachnamen behalten. Ja, hier sind tatsächlich Leute aufgrund von ihrer russischen Abstammung quasi diskriminiert worden in Deutschland. Das kann doch gar nicht sein. Ja, zuerst habe ich mir gedacht, hat man die mit Ukrainern verwechselt? Aber nee. Das Paar hatte die Namensänderung mit der Begründung beantragt, dass sie und ihre Tochter seit Beginn des Krieges in der Ukraine wegen ihres russisch klingenden Nachnamens Benachteiligung im Alltag erleben. Alltagsrassismus quasi. So sei ihnen bei Telefonaten oft mit Kommentaren wie "Oh, Russe!" in einem abfälligen Tonfall entgegnet worden. In einem Restaurant hätten Gäste, nachdem der Kellner sie mit ihren Familiennamen begrüßt habe, geäußert, besser Abstand zu ihnen halten zu wollen. Ein Unbekannter habe einen Pappteller mit den ukrainischen Farben in ihren Briefkasten geworfen. Außerdem müsse sich die Tochter in der Schule für ihren Namen rechtfertigen. Ja, die Klage hatte keinen Erfolg. Die Tatsache allein, dass ein Familienname fremdsprachigen Ursprungs sei oder nicht deutsch klinge, sei im Allgemeinen kein wichtiger Grund für eine Namensänderung. Ja, für die in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Kläger sei die begehrte Namensänderung auch nicht im Interesse einer weiteren Eingliederung geboten. Auch den geschilderten Erfahrungen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine wiegen nach Ansicht des Gerichts nicht so schwer, dass eine Namensänderung gerechtfertigt wäre. Zwar sind die Gründe der Kläger für die begehrte Namensänderung durchaus nachvollziehbar, ein bloß vernünftiger Grund für eine Namensänderung aus privatem Interesse überwiegt das öffentliche Interesse an der Bleibehaltung des bisherigen Namens jedoch nicht. Also, Verzeihung. Also das öffentliche Interesse an der Beibehaltung des bisherigen Namens ist da. Die darf das nicht, auch wenn die Alltagsrassismus erfährt. Ja, ich meine, Rassismus gegen Weiße gibt es ja nicht, aber es ist ein Russen, ein komplizierter Fall. Und nee, die dürfen ihren Namen nicht ändern. Ja? So. Fände ich einfach nur lustig, weil das ist so ein totaler Umgekehrtfall. Die dürfen nicht, weil sie Russen sind. Ja. Eigentlich klar. Ja. Einfach nur ein ganz komischer Fall. Ganz komischer Fall. Ne? Der mich an sehr viele andere Fälle erinnert. Ne, dieses, sie warfen uns einen Pappteller in den Briefkasten. Okay. Ja, ich will jetzt diese Erfahrung von denen nicht kleinreden, aber irgendwie, ja, bei so Narrativen, da Schimmel, klingeln die Alarmglocken und die Schimmel. Der Sahel versinkt im blutigen Chaos und Deutschland zieht sich zurück. Ja. Die Sahelzone zieht sich ja einmal durch ganz Afrika, von West- bis Ostafrika. Und ja, die Zone ist in heller Aufregung derzeit. Ja, in vielen Ländern geht es drunter und drüber, fast in allen. Nur in Niger noch nicht. Aber das darf man ja nicht zu laut sagen, diesen Ländernamen. Ja, das Problem ist, die Sahel wird instabiler. Und wir Deutschen haben versucht, da ein bisschen stabilisierend zu wirken, haben es aber nicht geschafft. Ja, man kann es eigentlich direkt mal aufzählen. Ne? Mali, hatte ich ja öfter hier das Thema. Da waren wir, sind wir weg. Nachdem wir da mehrere Regierungswechsel unkommentiert trainiert und mit Waffen, also nicht mit Waffen versorgt haben, nee, das war die Ukraine, trainiert haben, ne? Mal haben wir die Regierungstruppen trainiert, dann waren die Rebellen die Regierungstruppen, dann haben wir die trainiert und dann haben wir die Bevölkerung so ein bisschen geschützt, konnten das aber nicht. Und dann sind wir irgendwann, nachdem alle anderen gegangen sind, sind wir auch aus Mali abgehauen. So, also Mali sind wir nicht mehr da. Sudan, ja gut, was im Sudan passiert, habt ihr mitbekommen, da, ja, Sudan spielen wir auch keine Rolle mehr. Konnten wir keinerlei diplomatischen Einfluss nehmen. Tschad, ja, Tschad, besonders gut, die mögen uns gar nicht mehr. In Tschad gibt es eine etwas autoritäre und korrupte Regierung und ja, die deutsche diplomatische Delegation wurde aus dem Tschad rausgeworfen. Die tschadische Militärregierung gab 48 Stunden Zeit, um auszureisen. Sie begründete die Entscheidung mit der unhöflichen Haltung und dem mangelnden Respekt für diplomatische Gepflogenheiten seitens der deutschen Diplomaten. Wow. Als Reaktion wies Deutschland darauf die tschadische Botschaft aus. Ja gut, also dann. Nächstes Land, Niger. Niger, das ist eins der ärmsten Länder in Afrika. Ganz krass. Nur in Niger könnte der deutsche und europäische Einfluss momentan noch Früchte tragen. Bezweifle ich aber, weil die sind total angewiesen auf ausländische Finanzleistungen. Diese Leistungen, die fließen ja gerade in andere Länder wegen Exploration, Erdgas und so weiter und so fort. Deswegen haben wir da nicht so viel Geld übrig wie Russland, China, Indien. Die spielen da eher eine Rolle. Deswegen Niger können wir auch nicht mehr viel reißen. So. Und ja, dann Somalia, ja, wunderbar. Zentralafrika, ja, die sind nicht in der Sahelzone direkt, aber ja, Afrika ist ein Pulverfass. Das, was wir die letzten Jahrzehnte erlebt haben, war tatsächlich eine relative Ruhephase. Ich glaube, jetzt werden wir wieder mehr erleben. Böse Sachen, die da passieren. Ja, und an allen den Ecken, ja, sind ja praktisch die Russen und können an. Ja, und vor allem haben wir jetzt. Man kann nicht an alle gegenhalten. Ne? Wir bewegen uns ja jetzt auch wieder in eine geopolitische Phase, wo wir ja, offen antagonistische geopolitische Blöcke haben. Ja, heißt, wenn westliche Länder in Afrika versuchen, irgendwas aufzubauen, dann werden Länder, die nicht Teil von denen sind, werden versuchen, das zu blockieren. Und wenn Russland jetzt beispielsweise in Afrika versucht, irgendwas wirtschaftlich aufzubauen, werden die westlichen Staaten versuchen, das zu blockieren. Ne? Das meine ich mit offen antagonistischer geopolitischer Gegenspieler. Ja, und ich glaube, dass die Russen an ziemlich vielen Stellen sein werden, dass man vielleicht nicht hinterherkommt. Ja. In den letzten Jahrzehnten war es halt, ja, China ist unser Gegner, aber halt nicht der offene Gegner. Deswegen konnten die ganzen Industrieinvestitionen sowas fließen. Ja, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn wir jetzt sehr viel mehr noch erleben werden und vor allem, wenn wir ein Phänomen erleben würden, dass Fabriken und andere Industriekomplexe in die Luft gesprengt werden von den wechselseitigen Seiten. Aber das ist nur eine Prognose. Mal gucken, vielleicht wird auch alles diplomatisch beruhigt. Ne? Das hat ja in der Ukraine auch wunderbar funktioniert. USA gehen gegen chinesische Polizeiposten vor. Erstmals kommt es zu Verhaftungen und Anklagen. Ja, das ist eine Story, die hatte ich ja hier vor einigen Monaten mal vorgestellt. Da ist im Endeffekt ein Reporterkollektiv gewesen. Das hat, die heißen Safeguard Defenders. Ne? Das ist eine NGO aus Spanien und die hat halt chinesische Regierungsdokumente bekommen und hat im Endeffekt aufgedeckt, dass chinesische Agenten weltweit geheime Polizeistationen aufgebaut haben, um die chinesische Bevölkerung, die sich vor Ort in den fremden Ländern aufhält, zu kontrollieren. Ja, verschiedene Länder haben da auch drauf reagiert. Irland hat reagiert, Kanada hat reagiert, die Niederlande hat reagiert und Amerika hat reagiert. Wer hat nicht reagiert? Wir haben noch nicht reagiert. Ja, Frankfurt ist nachweislich auch eine von diesen Stationen. Aber die Amerikaner haben jetzt besonders hart reagiert. Die haben im Endeffekt Polizeirazzia gemacht, haben zwei Leute verhaftet. Es wird ihnen vorgeworfen, ohne eine entsprechende Registrierung als chinesische Agenten gehandelt zu haben, obwohl sie amerikanische Staatsbürger sind. Es wird davon ausgegangen, es gab eine Nichtregierungsorganisation, die angeblich einen sozialen Treffpunkt für Auslandschinesen aus der Stadt Fuzhou betrieb. Agenten amerikanischer Spionageabwehr, welche die Räumlichkeiten durchsuchten, gehen jedoch von einem Außenposten der chinesischen Sicherheitspolizei aus, der Peking zur Einschüchterung von im Ausland lebenden Dissidenten dient. Ja, also wie gesagt, das einfach nur als Update zu dieser Story. Und ich hoffe mal, wo ist denn bitte die Story? Ja, chinesische Untergrundpolizeistation in Frankfurt wurde von deutschen Behörden, ne, die chinesische Botschaft wurde gerügt. Es wurde darauf hingewiesen, dass doch bitte da das aufgehört werden soll. Kann das mal kommen? Kann das mal bitte kommen? Oder machen wir das wie mit den Amerikanern und sagen, ja, macht mal einfach. Wir sagen nichts. Das muss ich erinnere an Merkels Telefon. Aushandeln. Das muss ja Annalena alles im Hinterzimmer aushandeln. Ja. Das ist natürlich auch nicht richtig. Die Amis lassen sich das auch nicht mehr gefallen, vernünftig. Ja, Amerika und Iran. Die Tanker Wars sind zurück. Also generell ist es so, der Iran spielt eine Bedrohungskarte öfter mal aus. Und zwar, wir legen den Welthandel lahm, weil die Kapazitäten haben, mit kleinen Schiffen Öltanker zu kapern. Hört sich jetzt trivial an, ist es aber nicht, weil die es in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht haben und jetzt auch mal wieder unter Beweis gestellt haben, dass sie halt auch weiterhin willens sind, das zu tun. Was ist passiert? Die Amerikaner, die hatten mehrere griechische Tankschiffe, glaube ich, die für den Iran Öl transportiert hatten, untersagt, das weiterzumachen. Ja, ich glaube, das war's. Ja. Nee. Verzeihung. Also die Amerikaner haben iranische Öltanker beschlagnahmt. In der Vergangenheit war es so, die Iraner haben andere griechische Schiffe in der Straße von Hormuz gekapert, um Druck auf Griechenland auszuüben. Und jetzt haben sie halt im Endeffekt ein amerikanisches Schiff gekapert, um Druck auf Amerika auszuüben. Es ist so eine Tit-for-Tat-Angelegenheit. Ja, es ist auch da spitzt sich die Sache einfach weiter zu. Die Sanktionen gegen den Iran sind jetzt so hoch, wie sie noch nie waren. Nur so nebenbei. Sie sind noch nicht so hoch wie gegen Russland. Da lache ich einfach nur. Aber ne, Säbelrasseln ist auch hier angesagt. Ne? Die Amerikaner haben nur gerade ein Problem, sie können nicht gleichzeitig gegen Russland, Iran und China Krieg führen. Ne? Die wissen gerade gar nicht, was sie machen wollen. Ne? Und in Afrika dann auch noch. Hm. Ja. Tanker Wars. Wenn ihr Tanker Wars kennt, das ist einfach eine lustige Sache. Also es, die werden sich jetzt gegenseitig immer wieder irgendwelche Tanker klauen. Ne? Solange es nur das ist, ja. Man muss bestimmte Sachen einfach mal nicht so ernst nehmen. Und andere sollte man ein bisschen ernster nehmen. Is sex in space being taken seriously by the emerging space tourism sector? Ja. Ja, die Forschung nimmt immer mehr an Fahrt auf. Es sind ja auch schon einige Experimente geplant. Zwinker, zwinker, wenn ihr versteht. Hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber es soll jetzt halt noch ein bisschen mehr Fahrt reinkommen. Weil die Grundlagenforschung dauert halt Jahrzehnte. Und die Forschungsgemeinschaft sagt jetzt einfach, okay, wir könnten in der paradoxen Situation sein, wenn wir jetzt nicht anfangen, das zu forschen, kann es sein, dass wir irgendwann technisch auf so einem Stand sind, dass wir uns zwar durch den Weltraum bewegen können, aber bestimmte Sachen nicht machen können, weil es noch nicht ausreichend wissenschaftlich erforscht ist. Beziehungsweise es wird dann ja so oder so gemacht, aber die Konsequenzen daraus sind dann nicht so ganz klar. Was passiert in der Schwangerschaft? Okay, wie ist das in der Schwerkraft? Können die Spermien die Eizelle richtig befruchten? Fließt dann alles überhaupt in die richtige Richtung? Und so viele Fragen über Fragen. Und Sex im Weltall ist immer gut. Ein gutes Thema, meine ich natürlich. Und ob das halt wirklich, Weltraum wirklich gut ist, das wird sich zeigen. Es ist halt wichtig, dass die Forschung nicht flach liegt, okay? Da muss man... Die Forschung liegt flach. Meine Güte, du bist einmal mit einem Linguisten, du musst echt öfters mal kommen. Ja, und du hast keine Ausrede verpasst. Du hättest sagen können, Sexperimente. Ja, hätte ja keiner bemerkt, aber hättest du sagen können. Meine Gott, meine Schenkel, die sind schon richtig rot vor lauter Klopfen, ich sag's dir. Tja, im Weltall hört deine Schenkel niemand klatschen, ja. Also. Genau. Schenkel klatschen, genau. Ja, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Tja, Bierkonsum in der Mittagspause ist kein Kündigungsgrund in Spanien, nicht hier. Ja, ich dachte, wir wären das Land der Biertrinker und die Kultur. Ne? Gerade haben wir 507 Jahre Reinheitsgebot gefeiert, aber in Spanien, tja, was ist denn da passiert? Ja, ein Bauarbeiter, ich glaube ein Elektriker, trinkt öfters mal ganz gerne ein, zwei, drei, vier Bier in der Mittagspause. Ne? Ist halt heiß und man hat Durst. Ne? Und das fand der Arbeitgeber aber nicht so super. Ne? Bis zu 3 Liter Bier im Laufe eines Arbeitstags? Schwierig. Ein Gericht in der südspanischen Stadt Murcia sieht das anders. Es hat in dieser Woche eine Firma dazu verurteilt, einen trinkfreudigen Elektriker wieder einzustellen oder ihm 47.000 Euro Schadensersatz zu zahlen. Mhm. Das ist also in Deutschland aber auch schon gegeben. Also ein Schadensersatz ist nicht, aber dass man da in der Mittagspause was trinken dürfte. Bier ist ein Grundnahrungsmittel. Dafür steht die bayerische Landesregierung mit ihrem Namen. Das ist ja klar, aber 3 Liter in der Mittagspause? Ja, ein Grundnahrungsmittel, was verstehst du nicht, Preis? Der Richter hatte dem Schiedsrichter hinterher gesagt, dann lassen Sie mal den Schnaps weg, denn nicht. Das finde ich gut. Also hier, er wurde quasi von dem Unternehmen schon beobachtet durch einen Privatdetektiv. So. Morgens 8:30 ist er mit einem Kollegen in die Bar eingekehrt. Dann zur Arbeit gegangen. Mittags sollen sie in einem Supermarkt mehrere Dosen sowie eine große Flasche Bier geköpft. Nach einem weiteren Kundenbesuch hat der Elektriker an der Tankstelle gestoppt, sich ein weiteres Bier genehmigt und dann hat er den Wagen zurückgefahren, also ins Depot. Und in der Kantine hat er auch dauernd Bier getrunken und ja, der hat die ganze Zeit getrunken. Aber die Firma, das Gericht sagt, der Konsum ist stets zu Pausenzeiten und in Gesellschaft erfolgt. Wichtig, in Gesellschaft. Ja. Die Gepflogenheiten und das Klima in der Region müssen berücksichtigt werden. Im Juli ist es in der Region sehr heiß, da muss viel getrunken werden. Das Unternehmen konnte nicht nachweisen, dass ein Schaden entstanden ist. Und es gab keine Mängel in der Arbeitsleistung und keine öffentlichen Ausfallerscheinungen, dass der Mann beim Gehen geschwankt ist und so. Ich meine, klar, Hardcore-Alkoholiker, ne? Aber so. Und ja, das war quasi die Begründung des Gerichts, die ich gerade gesagt habe. Es ist sehr heiß, es muss viel getrunken werden und war doch nichts kaputt, also zahl dem Mann aus. Ja, aber wovon träumen die denn, dass auf Baustellen kein Bier getrunken wird? Ich meine, inzwischen wird da eine Frage der Menge, nicht wahr? In welchem Land war das? Spanien. Okay. Also erstmal ist der Typ ein Persona auf Cerveza. Ja. Persona de Cerveza, ja. Exactly. Sehr gut. Zweitens, man könnte ihn jetzt Alkohole nennen. Ohoho. Alkohole. Ganz schön Alkohol, ja. Sehr gut. Ah. Ja, eine seltsame Folge und um 21:22 ist sie noch nicht ganz zu Ende, aber... Aber fast. Ja, also ich habe zwei Präsenzen die ganze Zeit gefühlt, ne? Die vom Ebel, der es anscheinend nicht geschafft hat, und die vom Chris. Opex, schön, dass du hier warst, aber jetzt... Dass sie hier warst, ja. Sie hier warst. Das ist doch auch gut, mal am Dienstag. Mensch, 6 Jahre ist es gut gegangen und dann... Ne, wir hatten schon mal einen, wo wir verschoben haben. Ja, ich meine, 6 Jahre ist es gut gegangen und jetzt klumpt es sich, habe ich den Eindruck. Ne, 6 Jahre jeden Sonntag durch, dann einmal nicht und jetzt... Ja, das passiert halt, wenn wir sind halt Weltraumaffen, weißt du, so auf verschiedenen Orbits und dann kollidieren wir zusammen und dann entsteht sowas. Alle, die das noch nicht kannten, müssen abonnieren. Ne? Ob zum Kollidieren kein Consent gegeben. Ja, und bevor ihr koaliert und kollidiert... Lest lieber Miete pro Kopf und Knicklicht. Geht auf thatsafespace.net. Was war's? Nett. Sehr nett. Ja. Nett hier, aber Baden-Württemberg. Und abonniert Mammon Magazin auf YouTube. Ja, das solltet ihr tun. Geht wieder macht immer wieder lustige Videos zwischendurch. Ja, immer eine angenehme Überraschung. Ansonsten sehen wir uns ja schon in wenigen Tagen wieder. In der verkürzten Woche, genau. Genau, wir machen die kurze Woche. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht gendern. Geht in den Wald. Ab in den Wald. Lebensmittel verschwenden. Nee, nicht verschwenden. Ja, jetzt. Ich hatte das jetzt schon so notiert. Arbeitsloser Kampf und Feiertag. Sowas machen nur Amis, ne? Mit Lebensmitteln rumspielen oder so. Verschwenden. Schwenderisch. Foodfight gibt es so eigentlich nur im. Okay. Bei uns heißt das Tortenschlacht wenigstens. Das stimmt. Aber die Amis sind da wahllos. Konsum. Bis ans Ende vom Geld?